lives that we boss on the topic of lust. And my mom's not mud, but fuck it, let me get down to the rhythm. Yes, I get funky and I'm shooting off my chism like John Holmes, the X-rated nigga. Listen to the shit, cause I am the ill figure. Ain't nobody getting any bigger than this. Get it together. Down with the Ioni. Listen to the shit, cause both of them is bony. Gotta do it like this, like Chachi and Joni. Well, she's the cheese and I'm the macaroni. So why all the fight? Why all the fuss? Cause I ain't got no fuss. Yeah, you know I'm getting silly. Got a grandma Hazel and a grandma Tilly. I'm the grand royal prince and I'm also a member. Born on the cusp in the month of November. I do the patty duke in the case you don't remember. Well, I freak a fucking beat like the shit was in a blender. Beastie Boys im So und So Mix. Soll ich dir helfen? Du wirst gleich sagen, dass das der Soundgarden von heute war und gleich dein hochgeschätzter Kollege Kuttner hier mit dem Sprechfunk weitermachen wird. Nee, erst musst du mir noch helfen und sagen, wie der Mix heißt. Rick Ruin. Von wegen, hättest du ja, ne? Nee, es hört, musst du dann wirklich hören, dass das der Buck Wild Remix war. Mann, ich mach mal einen Spaß. Was ist denn los? Ich hole ja bloß einen Kopfhörer. Ich muss ein bisschen meine Sachen. Ja, aber du hast jetzt genau das gesagt, was ich sagen wollte. Deswegen ist es ein bisschen schwierig. Was wolltest du sagen? Was ist denn los? Dass jetzt der Soundgarden ist und dass jetzt der hochgeschätzte Kollege Kuttner kommt. Und so, aber hast du ja jetzt schon alles gesagt. Tja, ich kenne meine Pappenheimer. Dann sag du doch den ersten Satz von deiner Sendung schon, jetzt. Tag, hier ist ja Sprechfunk, stimmt aber nicht. Nee, eigentlich sagst du immer so um 20 nach ungefähr so, aber jetzt können wir ja langsam mal die Sendung richtig anfangen und dann kommen wir so, are you crazy? Stimmt. Ja, siehst du? Also, das ist schön, du hörst zu. Kenn doch meine Pappenheimer. Aber das ist ja auch, du musst dazu hören, weil du immer noch im Sender bist so lange. Ich habe extra jetzt noch was für dich rausgesucht für die letzten paar Minuten. Bisschen Hardcore-Techno. Ey, du bist ein Idiot, das wollte ich doch spielen. Als erstes? Nee, nicht als erstes. Aber kann ich ja nachher nochmal spielen, ne? Ja, ach, du hören ja sowieso die ganze Zeit. Deine Hörer sind doch wie Goldfische, Kurzzeitgedächtnis. Ich werde nachher auch die ganze Zeit Stereo total spielen. Ja, mach ruhig. Kann man machen, nicht, wa? Oder? Läuft ja auch den ganzen Tag irgendwie hier, so nicht, Scooter. Richtig, ja. Und so. Ach ja, das ist ja was gruselig, Scooter. Richtig gruselig, wow. Ja, muss ja Mensch, auch sagen. Der sieht doch so scheiße aus, ey. Der klingt scheiße, sieht scheiße aus. Und ist ein Idiot. Ja. Und ist auch Scheißmusik. Ja. Vielleicht so Marschmusik, wo so einer rumbrüllt wie zu Zeiten, an die wir uns gar nicht erinnern wollen. Stimmt. Ja. Wenn man die Platte ein bisschen langsamer abspielt, kann man prima marschieren. Hier, der singt über Piercing. Schon viel besser. Hey, es war der Soundcard am Dienstag mit Johnny. Jetzt kommt der hochgeschätzte Kollege Jürgen Kuttner mit dem Sprechfunk. Ciao. Piercing. Piercing tut weh. Music. Clap your hands. Dance, dance, dance, dance to the music. Dance to the music. Oppa, oppa. Music. Dance. Klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, klapper Strauß. Klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, klapper Strauß. Dance to the music. Woo. Klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, klapper Strauß. Piercing. Klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, klapper Strauß. Piercing. Klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, Strauß. Piercing. Dance to the music. Zeit, die Ecstasy-Pille einzuwerfen, sonst könnt ihr euch nicht mehr bei euren Füßen halten. Sie müssen Drogenwerbung machen. Nee, naja, wir müssen aber an unsere Hörer denken. Die fallen da jetzt ja, die sind doch schon alle bewusstlos. Ja, erst recht. Aber ach so, ich dachte, das hilft ihnen vielleicht ein bisschen noch rüber. Also ich meine, ich habe ja ein gewisses Interesse, dass sie danach nicht alle erschöpft zusammenbrechen, auf der Erde liegen und einpennen. Ja, aber das wird bei deiner Sendung, das wird nichts nützen. Ich glaube, wer auf E ist, schaltet da ab. Ach so, deswegen? Nee, nicht deswegen, sondern ja, weil ich glaube, da ist man dann doch eher entweder aus auf relativ gleichförmige Musik, ja, von der man sich in eine gewisse Atmosphäre und Trance setzen kann, oder auf Ruhe. Und das hat man ja bei dir nicht so, ach so richtig, also beides nicht so richtig. Ich frag dich jetzt nicht nach der Droge, die sprechfunkkompatibel wäre, weil du würdest mir gleich Sixpack-Schulters ankommen. Hab ich noch nicht so richtig drüber nachgedacht. Weiß nicht. Sprechfunk auf LSD, meinst du, das kommt? Ja. Ich habe mir vorhin überlegt, was wohl der adäquate Zusammenhang wäre, Soundgarden mit dir zu hören. Mit mir zusammen? Nee, nicht mit dir zusammen, so überhaupt. Im Fahrstuhl stehen. Ah, danke, Jörn. Das habe ich mir gerade verkniffen. Das habe ich mir wegen deiner Musik gerade verkniffen, ja, allerdings. Meinst du das Fahrstuhlmusik? Na, manchmal, aber hallo, Pudis. Ah, jetzt ist er zu Ende, der gute Helge. Ja. Naja, wer dranbleibt, der wird ihn nachher... Ach nee, ist er ja nicht zu Ende. Ach naja, der hat ja so einen komischen Nachsatz. Ja, den müssen wir jetzt nicht bringen. Nee, weil er lässt es so austrudeln. So richtig DJ-mäßig. DJ-mäßig, wenn man den nächsten Groove reinfahren kann schon. Ja. So, Johnny, Mensch. Langsam wächst sich ja sowas auch zur Pflicht aus. Weil wir müssen uns ja jetzt immer unterhalten. Nö. 20 Minuten. Nee, krieg ja mal auch Brief, wenn du die keine sagen, Lust drauf nicht. Hast, ich nicht. Ja, du, dir schreiben sie bitte nicht. Ja, die doch auch. Nee, bei mir sind sie froh, dass man andere redet. Ja, deswegen rufen sie auch immer an. Ja, aber... nee, ich sehe das nicht als Pflicht, nee, wirklich nicht. Nee, ich bin echt gerne hier. Ich bin gern bei dir noch ein bisschen immer. Ja? Ja. Ja, ich die nächsten 3 Stunden bin nicht besonders gerne hier, aber... Ach, guck an. Siehst du, du kannst ja auch alles erlauben. Du bist so ein bisschen die Ärzte des Radios, ne? Die können auch alles erlauben. Und dann bist du die Pudis des Radios. Nee, das stimmt. Was wäre denn ein schöner Vergleich? Ciao. Ciao. Ey, wisst ihr was, Johnny? Kannst du das kurz zurücknehmen? Du bist bitte? Richtig die fantastischen 4. Du bist richtig toll. Du wärst ja eine, die 3 von den Beastie Boys. Ich wäre gerne die 3 von Beastie Boys, aber wir wollen ja nicht übertreiben. Also fantastischen 4 finde ich schon mal ein Kompliment. Fantastische 4 ist auch ein Kompliment, das oder? Das ist erstmal so, ja. Ja. Ja, ja. Also, was war ich? Ach, die Pudis, Ärzte, Pudis fand ich schon ein bisschen gemein. Ich weiß nicht, ist die Ärzte ein Kompliment? Schon. Oh, so ein Mittelding. So ein Mittelding, wa? So ein leichter Tritt in die Eier, so. Aber auch ein Kompliment. Ja. Ja. Oh, aber auch beides. Ja. Und ich meine, du bist nicht aus Spandau. Das ist natürlich ein Riesenunterschied. Sind die aus Spandau? Nein, nicht alle, aber. Ach, wobei Spandau, ich habe ja kein Verhältnis. Was ist denn Spandau so für ein Stadtbezirk? Wie würdest du den beschreiben? Ach, ich möchte da gar nicht ins Detail gehen. Das wäre so Lokalpatriotismus eigentlich blöd. Ach, dann drehen die Spandau alle. Außerdem drehen dann blöd? Die. Ich finde, ja, ist doch albern. Ey, man, aber irgendwo hat man doch seine Wurzeln. Irgendwo ist man doch beheimatet. Ja, aber das ist doch trotzdem albern. Ich meine, das ist doch Zufall, dass du da geboren bist. Klar, ich bin Deutscher, bin. Naja, nee, geboren ist ja was anderes wie umziehen. Ja, allerdings. Umgezogen. Ich meine, so anders auch vielleicht schon, auch nicht. Nee, weiß ich nicht. Ich finde. Also ich habe zum Beispiel bezirksmäßig habe ich keine besondere Bindung. Nee? Nee. Echt doch, nicht. Ich schon. Also zu manchen Bezirken vielleicht habe ich gar keine Bindung, zum Beispiel nach Spandau. Aber ja, habe ich auch überhaupt ja keine Bindung. Also da sind alle Nabelschnüre abgerissen nach Spandau. Aber vorher hatte meine Freundin in Spandau, als ich 15 war. Da muss ich mal mit dem Fahrrad. Naja, da sah es damals aber auch noch anders aus, oder? Nee, nicht wirklich. Da gab es ja nicht die 4 Neubauten. doch. Das war doch in der Zeit des Wirtschaftswunders. Ach du, ist lange her. 20, ja. 30, 40 Jahre. Ich weiß auch nicht mehr. Damals Spandau als 15 war. Guck mal, da stehen sie und winken. Und womit sie winken. Das kann sagen wir mal nicht. Sagen wir jetzt nicht. Mal hier nicht. Was wollte ich dich denn fragen? Ja, ist blöd. Wir haben uns. Richtig, ich muss immer fragen. Ja, was hast du letzten Sonntag gemacht? Das hängt auch so cool drauf. Genau. Gebrüber, ich unterschreibe das. Ach nee, ist dein Buch. Ja, haben wir noch 5 Minuten Zeit? Ja. Hört. Wenn es sein muss. Nur weil du gerade Sendung hast. Richtig, nur weil ich hier sitze und quatschen muss. Letzten Sonntag, ja. War ein schöner Tag. Johnny, du hast doch auch Weihnachtserfahrung. Also die letzten Sonntag spielte das ja schon indirekt an. Ich war öfter schon auf Weihnachten mal. Bis wann hast du das letzte Mal, also so in Folge oder in Kontinuität, unterm Weihnachtsbaum gesessen, so am Weihnachtsbaum gestanden und dich wirklich drüber gefreut? Aber das Letzte hat mir jetzt doch... Ich finde Weihnachten nicht so schlimm eigentlich, wie viele Leute das finden. Nee, ich meine auch nicht so schlimm, aber man feiert ja so, als Kind feiert man ja bis in ein bestimmtes Alter rin, immer Ach so, du meinst, mit den Eltern. So das letzte Weihnachten, Baum, ja. was ich so als Kind erlebt habe. So. Letztes Jahr? Oder traditionell. Nee, nicht wirklich. Ich weiß nicht, wann kam denn das so, als dass man Weihnachten dann nicht mehr so kindlich empfunden hat? Naja, halt so, wo man alles dann nicht mehr so kindlich empfunden ja. hat, so um 12. Und dann aber als... Der Johnny ist ein Frühentwickler. Ja, ich war weit für meine für mein Alter und ganz schön lang für meine Größe. Und dann warst du auch mal auch richtig Punker. War ja, ich habe ja neulich mal wunderbar deinen Führerschein vor Fahrerlaubnis Führerschein vor. Ja, wir hatten aber dann auch zu der Zeit, als als man Punker war, hatten wir halt auch so Tannen so ohne Nadeln, damit das passte. Ach echt? Ja, ja so? Mit Sicherheitsnadeln dran halt. Ein Sicherheitsnadel. Kinder, was wart ihr originell damals? So, wir waren halt da. Punk, aber Weihnachten wurde noch irgendwie wahrgenommen. Klar. Es gab irgendwie so, also erstmal halt so Kindphase, dann gab es ja so eine Phase, wo man es ein bisschen peinlich eigentlich fand, dass man mit Eltern so feiern muss halt so. Weißt du, wenn man so vom Kind zum Jungen heranwächst. Und irgendwann war es dann wieder okay, finde ich. Also Weihnachten ist schon ist okay. Ja. Und jetzt bist du durchaus bereit, wieder Weihnachten ordentlich zu feiern. Ich habe Weihnachten immer ordentlich gefeiert. Also. Mit Baum? Nee. Also ich stand ja neulich in deinem kniehoch sockenübersäten Zimmer, also von einem Weihnachtsbaum, war da nichts zu sehen. Tannengrün nee, nicht, kein Adventskränzchen. Nee, ich habe keinen. War auch nicht der beliebte Rachamandelgeruch zu vernehmen. Nee, Sicherheitsnadelbaum, aber sonst nichts. Nee, nee. Nee, ich habe keinen Weihnachtsbaum. So, der 24. wird dann wie immer um 3 Uhr aufstehen. Erstmal erst mal eine Zigarette, dann ein Getränk auf mein Frühstück holen. Genau. Ja? Ja, und dann ist auch schon 7. Und dann ist Bescherung. Dann holt man an der Tankstelle noch so eine Wanne mit Kartoffelsalat und ein paar Würstchen, weil es ist ja schließlich Weihnachten. Und eine Kerze. Und eine Kerze. An Tankstellen gibt es ja das tollste Zeug, ne? Ja, super. Und glaube ich so Schlüsselanhänger, so mit so, wo man sich fragt, wer das in die Hosentasche kriegen soll. Und wenn, warum? Und wenn, warum? Und Videos. Schicke Pornokassetten. Audio-Pornokassetten. Da ist ja so, ne? Sag mal. Da zwinkern wir uns beide zu. Da zwinkern wir uns beide zu, da wissen wir Bescheid, du. Nudge, nudge, say no more. Does she go? Ja, wie ist das eigentlich? Bei meiner Tankstelle gibt's immer so DDR-Pornokassetten. DDR-Pornokassetten? Ja, was sind DDR-Pornokassetten? Ich weiß nicht. Also, Videokassetten. Oder was da ist dann so Spezial DDR-Sex. Ach, das ist ausgedacht. Also bin da schon ein bisschen. Ach, das ist ausgedacht. Meinst du? Na klar, das sind alle Thai-Frauen, wie das so ist, irgendwie immer billig, weißt du, und dann haben sie ein paar Fahnen an die Wand gehängt, nehme ich mal an. So wie Marx und Lenin im Hintergrund und so im Vordergrund Thai-Frauen und dicke deutsche Männer. Ja, und klar, und dicke deutsche Männer aus Wuppertal. Nee, das ist eklig, das wollen wir nicht. Ja. Das haben die bloß, glaube ich, so zum Aufreizen. Echt? Naja, denkst du, mich was meinst du, ja nicht, dass sie so das da auf. Irgendwie mit Stacheldraht treiben, oder? Ja, da wollte ich dich fragen jetzt, was ist DDR-Sex? Naja, klar, mit Stacheldraht. Mit Stacheldraht. Ja, klar. Und roten Kondomen. Rote Kondome. Ist klar, mit Hammer und Sichel. Honecker, mein Leben in der Hand und wenn man die wusste, nachgeschlagen. Ist klar. Ach, sowas kommt da drin vor? Habe ich ja nie gelesen. Kommt nicht direkt drin vor, aber so meine, zwischen ich Zeilen, einfach, wenn was ein Klassiker Zeilen. Ist, dann ist es ein Klassiker und wenn was ein Klassiker ist, heißt es, dass es sich in jeder Lebenslage anwenden lässt. Hm. Und zur Not muss es eben auch mal Honecker sein. Das steht wahrscheinlich auch mehr so zwischen den Zeilen. Ich meine, da weiß man ja, steht so zwischen den Zeilen. Es ist teilweise auch sehr schmunzelig geschrieben, das Buch. Und viel Augenzwinkern drin. Und ja, man kann es auch zwischen den Zeilen lesen. Nee, ist bestimmt spaßig. Ja. Wie war denn der Sex im Westen so? Ach, auch gut. Also, ja, doch. Kann nicht meckern, wie man sagt. Ja, na, das war ja, glaube ich, jetzt direkt so eine erschöpfende Auskunft, was den Westsex betraf. Ach so, du meinst jetzt, dass er auch schon ein bisschen kürzer, ja? Ja, er war halt schon kommerzieller insgesamt. Ja. Also, ging immer um Geld. Ja. Ist klar. Auch zu Hause. Überall. Ja. Das war man so gewohnt. Das hat sich ja erst nach dem Mauerfall geändert, dass man mal dran gedacht hat, auch da vielleicht mal an andere Sachen zu denken. Ja. Nee, es war schon sehr kommerziell, ging immer um Geld und schnell vor allen Dingen, schnell und kurz eigentlich immer. Klar. Also, weil halt, Zeit im Geld ist, ne? Ja, Zeit ist also Geld. Erst die Telefonnummern und dann die Kontonummern getauscht. Nee, erst umgekehrt. Erst Kontonummer, dann Telefonnummer. Telefonnummer hinterher vielleicht. Ja. Weißt du, also man, weißt du, wie wir hier so im Westen gesagt haben, man kauft ja nicht die Katze im Sack. Ich weiß, es hieß bei euch anders, aber deswegen. Wie hieß es bei uns? Ich kann das nicht nachmachen. Warten, die Katze im NVA-Tornister, oder? Ja, wieso? Ja. Hattet ihr Katzen eigentlich? Nee, aber Säcke jede Menge. Ja, das wäre auch gut. Manche von uns haben auch gesagt, kauf nicht die Katze im Ostsack, weißt du? Im Nylonbeutel. Im Plaste. Nee, Nylonbeutel war das. Nylonbeutel war das. Nylon. Plastertüten waren der Import. Habt ihr Nylon oder Nylon gesagt? Gebildetere Stände wie Ecke, Nylon. Die nicht und das Proletariat wussten. Nylon. Ist klar. Ach, da zählst du dich nicht zu, ne? Nee. Wozu? Zum Proletariat. Zum gebildeten Proletariat. Ah ja, gut. Ich meine so Arbeiter- und Bauernstaat, wo siehst du dich da? Oh, beim Und. Ja, ist wie bei dem Buch von Honecker, muss man ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Ja, es fielet hier mit einem Schmunzeln ins Mikrofon gesprochen, jedenfalls von mir aus. Nee, also so mit dem Sex, das hat sich ja dann alles doch gebessert nach 89, ne? Für euch jetzt? Ja, ist kurz, aber mit Stacheldraht. Ja. Also wir müssen es ja nicht künstlich verlängern, wie beim Sex. Richtig. Oh. Kurz, aber mit Stacheldraht, das war ein netter, unkommerzieller Talk mit meinem Kollegen Johnny Häusler, der junge Mann, der den Soundgarden hegt und pflegt, indem der Bock zum Gärtner gemacht wurde. Dann zum Arbeiter und Bauern. Tschüss, Johnny. Das ist meine Telefonnummer. Hast du meine Kontonummer? Klar. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, liebe junge Menschen, Sprechfunk war gesagt. Mein Name ist Jürgen Kuttner. Das Ziel der Sendung ist heute, schöne Gespräche zu führen. Alles, was uns diesem Ziel näher bringt, ist ein guter Dienst an unserem Volk. Und vor allem ein Dienst für die, die nach uns kommen. Bleibt schön wach und schlaft nicht ein. Schaut ein Stern zum Fenster rein. Euer Bett ist warm und weich. Der deutsche Soundtrack zum Disney-Film Mary Poppins. Und damit er jetzt nicht voll wegpennt, hier nochmal eine schnellere Nummer von derselben Platte. Dauert ein bisschen. Supercalifragilisticexpialidisch. Dieses Wort klingt durch und durch furchtbar wahnsynthetisch. Wer es laut genug aufsagt, scheint klug und fast prophetisch. Supercalifragilisticexpialidisch. Als die Junge war ich sehr gehemmt und stotterte herum. Mein Vater mir die Nase zwickt und sagt, sei nicht so dumm. Ich lernte eines Tages das Wort, die Nase hatte Ruhm. Das Wort ist reinster Zungensport, jetzt hört mal alle zu. Oh, Superkalifragilistisch, echt wie alle dieses Wort, die Wurzeln durch, furchtbar weit synthetisch. Wer ist laut genug, auf Sack, sein Klug und was politisch. Superkalifragilistisch, echt wie alle dieses. Die ganze Welt und kam, wer weiß wie weit. Sprach er das Wort, rief jeder gleich, wie ist der Herr Bescheid? Bei Fürsten war ich oft zu Gast und bei der Haute Volée erwähnte ich mein Lieblingswort, dann bat man mich zum Tee. Superkalifragilistik, echt wie allegetisch. Dieses Wort klingt deutsch und deutsch, furchtbar heiß und hetisch. Wer es laut genug auf sagt, mein Klug und was provinzisch. Superkalifragilistik, echt wie allegetisch. Das Wort kann man auch rückwärts sagen. Getisch, alle Expilistik, frage Kali, super, aber das geht zu weit. Findest du nicht auch? Zweifellos. Und wenn dir mal die Worte fehlen und dich eine Hemmung plagt, dann stark bekommt das Wort und schon hast du genug gesagt. Doch wenn du es benutzen willst, so überlegst genau. Ein Beispiel? Ja. Ich sagte es zu meiner Braut, schon war sie meine Frau. Superkalifragilistik, echt wie alligetisch. Superkalifragilistik, echt wie alligetisch. Superkalifragilistik, echt wie alligetisch. Superkalifragilistik, echt wie alligetisch. So wird eine Nachbemerkung für alle Loser. Mit so einem Wort kommt man offensichtlich an Frauen ran. Wir hören jetzt erstmal den das Hörspiel von DD zur letzten Sendung, quasi die Zusammenfassung derselben. Hier ist er. Hey Baby, wir werden jetzt ein Gespräch miteinander führen. Du wirst es noch nicht. Was? Jetzt wirst du Tag. Mann, hab ich mich erschrocken. Mein Walkman ist so laut. Kacke, wenn man cool sein will, muss man viel lauter kommen eigentlich. Na, machst du doch immer. Wie? Naja, normal ist das laut, wenn du kommst. Ich schäme mich dafür. Gerade in der Öffentlichkeit. Ich komme mir richtig blöd vor. Ich habe übrigens vorhin Johnny gesehen. Ach. Ja, der rannt hier rum. Ach. Mit so einem Eimer, so einem Wischmopp. Ach, darf der das? Der gehört wohl zur Putzkolonne. So. Sauber. Nebenjob. Sauber. Apropos, du sitzt auf meinen Weinbrandboden, die kleben wie die Sau. Aber warum sollte ich jetzt Boden und Leben in Frieden haben? Warum, ist schön da, grün, trotzdem City. Ach ja? Ja, ich bin da aufgewachsen. Ach so. Aber ich will dich nicht voll labern. Ja, toll. Kommt Labern eigentlich von Labend? Übrigens ist es mit dem Sonnabend ja doch wirklich sowieso sehr schön. Ja. Faszinierend. Alle anderen Wochentage heißen Tag. Mittwoch zum und der Beispiel. Eine heißt Abend. Ja, und selbst wenn man früh aufstehen muss, kann man bis abends schlafen. So abend den ganzen Tag lang. Toll. Wisst ihr was? Durch diese Gespräche ist mir jetzt der samste Sonnabend extrem nahe. Ja. Ich glaube, Sonnabend ist der schönste Wochentag. Ja, deswegen gibt es auch extra einen langen Sonnabend. Sonnabend, genau. Stell dir vor, einen langen Dienstag oder so. Die fette Elke. Dienstag. Ey, komm, ich mach doch auch nicht so einen Krach hier jetzt. Laut ist uncool. Na, kommt drauf an. Aha. Aber was macht eigentlich deine neue Wohnung? Okay. Das ist eine Frage, die ich immer so gerne. Dann kannst du ja Treppensteigen, gibt es da einen Fahrstuhl? Wohnst du im Fernsehturm? Im Fernsehturm? Ja. Das wäre schön, hätte ich einen Kabelanschluss und einen Fahrstuhl, aber Treppensteigen hält ja fit. Ich fahre viel Fahrrad. Ja, das hört man, ja. Aber wir wollen ja nicht ins Sexuelle abgleiten. Du merkst, die Latte hängt hoch. Was? Bleib mal drin. Wo? Hältst du zu lange aus, kannst du ein bisschen nachdenken. Nachdenken? Worüber? Nachdenken? Hallo? Ey? Sag ich nicht. Nicht? Nicht mal dem da. Wer ist denn jetzt dem da? Was macht denn dem da so? Moment, wen meinst du mit dem da? Ey, wir kennen uns jetzt so lange. Ich muss dir doch nicht sagen, wen ich mit dem da meine. Aber der da ist nicht gemeint. Wie ist es denn mit dem da? Oder meinst du etwa den da? Ja, dem da meine ich. Ey, lass meinen Donut los. Das ist ein Weihnachtsgeschenk. Kacke, wenn man cool sein will, muss man irgendwie lauter kommen. Ich ruf gleich den Sicherheitsdienst. Oh, jetzt kriegen sie böse. Jetzt kriegt gleich eine Fresse. Draußen wird ein Auto angezündet. Ach, guck mal, da kommt Johnny mit seinem Wischmopp. Lass den mal abstrampeln und dann hau ich ihm nachher eine Rinne, dass er lang hinfällt. So, das ist nicht nett, ruf ihn doch mal her. Ich hau dir in die Fresse. Tag, Johnny. Na, Prostata, wie ist der Job? Entschuldigung. Ja, schön. Erzähl ja nicht immer so einen Dreck, Johnny. Viel Arbeit? Nö. Nicht? Überhaupt nicht. Ach so. Aha. Lass dich von Jürgen nicht promovieren. Hast du jetzt gerade schlechte Laune? Nö. Nicht beachten. Überhaupt nicht. Ach so. Bist du irgendwo ein Kuttner? Du? Nö. Komm ran, Baby. Kau dir hin in die Fresse. Okay. Ich kau dir hin in die Fresse. Nicht. Das ist lassen doof. Wir. Ja, lassen wir. Mhm. Nein, nicht. Gut, Johnny, soll ich dich in die Nacht entlassen oder hast du eine Frage? Mich, oder eine Frage? In irgendeinster Weise. Tschüss, Johnny. Ciao. Und jetzt die Schlusspoente. Du hast es vergessen, wie traurig zu über ihn zu gehen. Wenn ich es mir anhöre, muss ich ein wenig stärker und an uns beide zu mir hinzugehen. Alle anderen Lieder lassen mich gleich glücklich, hören mich schnell. Total. Anlässlich dieser Platte hatte ich einen wunderbaren fachmännischen Dialog mit Johnny. Johnny meinte, die Platte ist klasse. Sage ich, ja, ja, super produziert. Sagt er überhaupt nicht. Sage ich, meine ich ja. Hier ist der halbautomatische Anrufbeantworter. Guten Tag, wir gehören. Erlauben Sie uns eine kurze Unterbrechung? Ja, danke schön. Es geht um Ihr Rundfunkgerät. Sagen Sie, haben Sie noch eins, das Sie von Oma erbten? Hm, ich habe einen guten Tipp für Sie. Es könnte ein neues sein. Das Neueste von RFT Radio Television mit dem neuesten technischen Komfort. Das Telefon. Hallo, hier ist der Göster, der nicht vom Tusslichterfelde ist. Ich bin wie Kuttner Sonntagskind und Montag ist wie Frühstart und gehört disqualifiziert. Die Woche sollte offiziell Dienstag um 22 Uhr anfangen. Ich bin schon eine alte Frau und ich bin mal in Sizilien gewesen und da hab ich mich in einen Papagallo verguckt. So, ne? Dann sag ich zu ihm, das ist nämlich so, ich bin Sonntagskind. Und Sonntagskind, das bedeutet in Deutschland Glück. Und dann fängt er an zu lachen und sagt, in Italien ist das nämlich ganz anders. Da sagt man, wer am Sonntag geboren ist, der will auch nicht arbeiten. Bei uns in Italien ist der Freitag der Glückstag. Ja, hallo, hier ist die Ines aus Löwe. Außerdem wollte ich sagen, dass Mittwoch ein ganz toller Tag ist, weil wir da nicht mit unserem Klassenlehrer haben, der Freier heißt. Also es ist der freie Tag. Hi, ich wollte nur sagen, dass Donnerstag ein schöner Tag ist wegen dem D und dem Doppel-N im Tag. Und deshalb ist Donnerstag einfach mal der beste Tag in der Woche. Hallo Kuttner, ich muss dir mal von einem dunklen Tag erzählen. Das war der Freitag, der 10. November. Es war Tokotronik-Konzert in Potsdam und seitdem labert die ganzen Independent-Kacke auf Fritz nur noch über diese Band und presst die in Klischee rein und dafür hasse ich euch. You better watch out, you better not cry, you better not count, I'm telling your wife, Santa Claus is coming to town. Ja, hallo, hier ist wieder der Nikolai und ich wollte sagen, dass ich den Mittwoch, mit dem nicht so viel anfangen kann. Also nicht, dass ich ihn jetzt so sehr schlecht fände oder so sehr gut, aber komisch ist es schon. Ja, hi, ist mal wieder top und also der beste Tag so in der Woche, der ist für mich der Samstag. Erstens ausschlafen, zweitens Karate-Training, drittens warmes Essen von Mutter, viertens Fernseh gucken, fünftens früh ins Bett gehen und schön lange ausschlafen. Mit dem Flugzeug über Stadt und Wald kommt der Weihnachtsmann nun bald. Ja, hallo Kutter, ich glaube, du hast dir den Song Die Idee ist gut, doch die Welt noch nicht bereit zum Motto für deine heutige Sendung gemacht. Oder du überschätzt ganz einfach deine Anrufer. Hello, that's Mr. Snort and I bring you every Tuesday night power from Lisa. Good night. Hallo, ich wollte sagen, der schönste Tag ist der, an dem einer kommt und deswegen wollte ich mir auch unbedingt von Fanny van Dunn das Lied wünschen, wenn einer kommt. Hallo, every day is like Sunday. Ja, also ich wollte mal bemerken, dass es nur für einen Tag zwei verschiedene Bezeichnungen gibt, also für Samstag und Sonnabend. Ist das nicht toll? Ja, hallo, hier ist die Marian. Ich hätte ein Rätsel. An einem Mittwoch, den 6. Dezember, fährt eine Frau von Steglitz nach Berlin-Mitte und kommt trotzdem Taxi 10 Minuten zu spät, aber einen Tag zu früh. Und nun kommt sie wieder, die berühmt-berüchtigte berüchtigte Familienserie am späten Abend. Nach nur 3 Minuten werden sie als ausgebuffte und abgelaschte Diener dieser hedonistischen Gesellschaft verstoßen und müssen ihr tristes Dasein bis zur völligen Zersetzung auf der Sammeldeponie fristen. Don't give me your problems! Dieser Anschluss ist vorübergehend nicht erreichbar. This sexy answering machine hat zu krank, jetzt trinkt er nicht mehr, Gott sei Dank. Ja, das stimmt, wunderbar. Kurzer Nachtrag noch zu Tokotronic. Liebe, weiß ich, Ines oder wie du hießt, da muss ich mich ja irgendwie doch beschweren. Wir hier im Radio kennen das nicht erst seit dem 10. November, seitdem sie im Lindenpark gespielt haben. Zu dem Zeitpunkt konnte ich schon alle Songs mitsingen. Dafür verachte ich dich. Uhr und 32. Fritz Kurzinfo. Angriff. Russische Truppen haben eine Großoffensive gegen die tschetschenischen Rebellen in der Stadt Gudermes gestartet. Zuvor flüchteten tausende Einwohner aus der zweitgrößten Stadt der Kaukasusrepublik. Absturz. Bei dem Flugzeugunglück im Norden Angolas kamen nach amtlichen Angaben 139 Menschen ums Leben. 5 Insassen überlebten die Katastrophe. Absprache. CDU und SPD in Berlin haben sich in der ersten Koalitionsrunde darauf verständigt, ihre Verhandlungen bis Mitte Januar abzuschließen. Dann könnte auf der Sitzung des Berliner Abgeordnetenhauses am 25. Januar der neue Senat gewählt werden. Anklage. In der nigerianischen Hauptstadt Lagos hat die Opposition des Landes gegen die Militärjunta demonstriert und deren Rücktritt verlangt. Die Polizei ging gewaltsam gegen die Demonstranten vor. Das Regime in Nigeria hatte kürzlich 9 Menschenrechtler, darunter den Schriftsteller Saro Viva, hingerichtet. Anspruch. Als erstes ostdeutsches Bundesland führt Brandenburg ab Januar das Recht auf bezahlte Freistellung von der Arbeit für die Weiterbildung ein. Arbeitnehmer und Azubis können sich innerhalb von 2 Jahren 10 Tage freistellen lassen. Verkehr. Nachts vereinzelt leichte Schneeschauer, -1 bis -4 Grad. Weiterhin Glätte. Morgen Schneeschauer, nachmittags Auflockerungen um 0 Grad. Wetter. Das Wetter in Oranienburg auch genauso wie gerade gesagt. Und auf der B273 im Stadtzentrum Oranienburg ist eine Vollsperrung wegen eines Feuerwehreinsatzes. Und in Berlin-Lichtenberg, der Tunnel Altfriedrichsfelde ist stadtauswärts wegen Bauarbeiten bis morgen früh 5 Uhr gesperrt. So, das war ein Fritz-Kurzinfo mit Gerald Kötter-Heinrich an den Reglern. Das war unüberhörbar, war ich, würde ich an der Stelle mal sagen. Fritz präsentiert 30 Geigen, den definitiven Groove, eine weltweite Nummer 1 und das Paradies der Gangster. Mit einem Wort, Coolio. Coolio, live in Berlin, Freitag, 12. Januar, Huxleys. Präsentiert von Fritz. Punkt. Der Junge macht mir Kummer, ich möchte Punkt, Punkt, Punkt. Dass er mir sagt, Gänsefüßchen, bitte komm mit zu mir. Ja, wann denn? Fragezeichen, heute um Punkt 4. Oh, oh, Ausrufezeichen, es wäre so schön. Ausruf, Ausrufezeichen, Klammer auf, Klammer zu. Oh, oh, Ausrufezeichen, es wäre so schön. Ich in deinen Armen, Gänsefüßchen und Punkt. Heute um Punkt 4. Semikolon, seh ich dich, du wirst mich abholen, dann machen wir Bindestrich. Du sagst zu mir, Gänsefüßchen, bitte komm mit zu mir. Wozu denn? Fragezeichen, es liegt allein an dir. Oh, oh, Ausrufezeichen, es wäre so schön. Ausruf, Ausrufezeichen, Klammer auf, Klammer zu. Oh, oh, Ausrufezeichen, es wäre so schön. Ich in deinen Armen, Gänsefüßchen und Punkt. Klammer auf, Klammer zu. Oh, oh, Ausrufezeichen, es wäre so schön. Ich in deinen Armen, Gänsefüßchen und Punkt. Gänsefüßchen und Punkt, Punkt, Punkt. Ihr jetzt nur denkt, sag ich's lieber selber. Ich glaube, die meint mich. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Mit DDs Kurzhörspiel und mit dem halbautomatischen Anrufbeantworter ist die Pflicht erledigt. Wir können übergehen zur Kür. Hier ist der Sprechfunk. Mein Name ist Jürgen Kuttner. Meine Telefonnummer lautet so, wenn ihr die Stimme hier erkannt haben solltet. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Das meine, die kommt jetzt. Vorwahl 0331 für Potsdam 74 81 111. 0. So, die Telefonnummer ist, glaube ich, überall angekommen. Da kann man dann anrufen. Die Frage ist, zu welchem Thema soll man denn anrufen? Wir werden mal gleich hier wieder eine Überprüfung machen, dass wieder lauter, völlig unvorbereitete Menschen einfach so anrufen. Tag, wer bist denn du da? Ja, hallo. Herr Kuttner, ich bin Tino Helgott. Tino Helgott, schämst du dich nicht? Was? Schämst du dich nicht? Warum soll ich mich schämen? Ja, warum solltest du dich nicht schämen? Ich will ja gerade in deine Kerbe hauen, Mensch. Frauen mit Stacheldrahtverhau und Panzersperren davor. Was du vorhin gesagt hast, ist das ja noch gut, Mensch, gegen die Wessi-Tanten mit ihrem Gewürm, ihren Kellerasseln und ihren Spinnen und ihren Kackerlachen. Muss ich doch gleich mal am Stadtbezirk fragen? Ach Gott, na, das war jetzt aber, hi, da war einer aber voll überwältigt von seinem eigenen Mut. Jetzt hat er mal gesagt und dann aber schnell aufgelegt. Naja, kann man nichts machen, tut mir leid. Da ist noch ein Unvorbereiteter, oder? Nö. Nee. Na dann, dann sag mal was zum Thema. Welche Thema? Siehst du, unvorbereitet. Ja, ich wollte eigentlich auch bloß fragen, von wem dieses Lied da eben war mit dem netten. Wird überhaupt gar nicht, das wird als alles Stereo total. Hm? Stereo total. Aha. Eine Platte, die man sich kaufen sollte. Und wenn man sie sich kauft, sollte man sie sich als Platte kaufen, weil die sieht ungleich schöner aus als die CD, die ich mir leichtsinnigerweise gekauft habe. Ich habe ja keinen Plattenspieler, das ist schlecht. Naja, und? Dann stellst du die hin. Die sieht doch klasse aus. Dann kann man sie ja nicht hören. Mann, dann gehst du zu einem Freund, überspielst sie auf Kassette. Und dann kannst du sie gleichzeitig angucken und hören. Aber das ist natürlich wahr. Das ist geil. Ja. Siehst du? Wird mal wieder mal das Kundendiensttelefon. Vielen Dank für deinen Anruf. Freut mich, dass ich dir weiterhelfen konnte. Tag, wer bist denn du da? Der ist ganz unvorbereitet. Nur rauschen wird hier nicht. Tag, wer bist denn du? Hallo? Wer ist da? Jannis. Johannes? Jannis. Jannis? Jannis. Die haben sie da mit der Warte geklaut, hä? Sag mal, warum rufst du jetzt schon an? Ich hab Rundkugel gemacht. Nee, das war, pass auf, das ist 2 Tage zu spät. Tut mir echt leid. Zack, raus, tschüss. Tag, wer ist denn da? Hallo? Hallo? Ja, völlig eingeschüchtert, die junge Frau. Wer bist denn du? Ja, ich bin die Anja. Nee, ich habe mich gerade mit meiner Mitbewohnerin unterhalten. Ich wollte dich eigentlich mal... Sag mal, während die Sendung läuft, darf man sich doch nicht unterhalten. Doch. Nein, da muss man im Grunde direkt vorm Radio sitzen und hören, wie wenn, sagen wir mal, du nicht Gott, aber vielleicht Lenin spricht. Ja, sie hat dich nur was gefragt. Du hast mich was gefragt? Nee, sie mich. Aber die soll dich nicht fragen. Bis 1 Uhr darfst du dich jetzt nicht mehr fragen. Da muss totale Ruhe im Zimmer sein, dass meine Stimme auch so schön widerschallert von den Küchenwänden. Ja, ich wollte dich trotzdem mal die, dann sagen. Kommt die total geil rüber. Die muss, wenn die widerschallert, ist total super. Ja, ist super, aber... Oder hast du schon mal richtig widerschallern gehört? Nee, glaube ich dir nicht. Weil das alles, weil du lauter so Tinnef und so Zeugs an den Wänden hast. Usbekische Wandteppiche, unten liegt sowieso der fette Perser von Mutti. Dann die Möbel haben viel so Verzierungen, in denen sich der Schall bricht und ja nicht von glatten Wänden ordentlich reflektiert werden kann. Das ist eben, wie ich schon gesagt habe, schön widerschallert. Ja, genau. Siehst du, genau. So sieht's aus bei dir, oder? Genau. Das sieht nicht schön aus bei dir. Ey, du musst mal aufräumen, du musst mal ein bisschen von dem Tinnef da rausschmeißen. Nee, du quatsch mir doch nicht da unter zwischen. Was willst du denn jetzt wegen PJ Harvey fragen? Wegen dem Konzert, weißt du da irgendwas? Nee. Echt nicht? Nee. Das ist echt schade. Ja. Weil ich hab mich total gefreut gehabt. Ich auch. Echt, da sind wir schon 2, wa? Ja, sind wir schon 2, die sich gefreut haben. Und du weißt auch nicht, ob ein Zusatz... Irgendwann. Aber Karten aufheben. Das geht nicht mehr, ich kann mir ja zurückgeben. Ah, siehste, so viel ist es dir wohl doch nicht wert, PJ Harvey, hä? Ja, doch, bloß ich hatte keine Kohle mehr. Naja, nur hast du keine Kohle und keine PJ Harvey. Doch, oder ach, die Kohle hast du ja wieder gekriegt. Was hast du mit dem Weihnachtsgeschenk gekauft, oder? Ja, genau. Du hättest lieber Farbe kaufen sollen, dass du dann endlich mal die Möbel daraus und die usbekischen Wandteppiche runternehmen kannst. Dass meine Stimme schön wieder schallert. Ja, werde ich sofort in Angriff nehmen. Super. Ich danke dir für den Anruf. Okay, wa? Tschüss, das war wieder die Kategorie Lebenshilfe. Wer bist denn du da? Ja, hier ist der Topf. Ja, tschüss, Topf. Tag. Wer ist denn da? Ja, da war der schneller. Kann ich auch nichts dafür. So, Kinder, dann werde ich jetzt mal das Thema erklären. Ist ja unvermeidlich, Weihnachten naht und droht. Wir werden aber nicht über Weihnachten reden, sondern Weihnachten hat mich auf die Überlegung gebracht, dass wir haben ja ein Jahr, was in aller Regel 365 Tage hat. Wobei wir uns aufs nächste Jahr freuen können. Das nächste Jahr hat 366 Tage. Der Anteil der Feiertage an diesem Jahreskreis ist doch aber vergleichsweise gering. Das ist, denke ich, eine Herausforderung an jeden halbwegs klugen, einfallsreichen, innovativen jungen Menschen, nämlich sich selber Feiertage zu erfinden. Wenn ihr also zu den halbwegs klugen, jungen, innovativen Menschen zählt, beziehungsweise zählen wollt, die sich Feiertage erfunden haben, dann ruft ihr an. Wenn ihr also schon richtig mal eure privaten Feiertage und sagen wir mal die staatlichen, amtlichen, kirchlichen Feiertage einfach anseht als Ausdruck dieses verrotteten Schweinesystems, in dem wir leben, wogegen man sich gewissermaßen wehren muss, den Training des aufrechten Feiertagsganges einüben, mithin eigene Feiertage kreieren. Wenn ihr euch zu dieser zweifelsohne zahlenmäßig sehr geringen Gruppe von Menschen zählt, dann ruft ihr an und berichtet über eure Erfolge beim Feiertagserfinden. Ihr stattet Wehren allerdings auch, um den potenziellen Kreis der Anrufer und Gesprächsteilnehmer etwas zu vergrößern, wären natürlich auch Feiertagsmodifikationen. Wer also, sagen wir mal, sich in der Lage sieht, beziehungsweise Erfahrungen damit hat, Feiertage, die ja immer eine bestimmte Vorgabe liefern, Tag der Deutschen Einheit, da wissen wir, was passiert, man muss sich voll mit Bier betrinken und grölen, ich bin stolz, ein Deutscher zu sein, Weihnachten, wissen wir, was passiert, man muss den Baum anzünden, Ostern, wissen wir, was passiert mit den Eiern. Wer sich also gegen dieses gegen diese aufoktroyierten Rituale, die ja mit den Feiertagen verbunden sind, in der Lage war, sich zu wehren und Feiertage volle Pulle umgemünzt hat und zum Beispiel mal, sagen wir, zu Weihnachten eine wunderbare Hawaii-Party mit jammernden Gitarren, mit Infrarot- und UV-Strahlern, mit Vogelgesang auf der Erde und bunten, bebartigten T-Shirts gefeiert hat, auch der sollte hier anrufen und über seine Erfahrung beim Umschmieden von Feiertagen aus Schwertfeiertagen, Flugscharfeiertage zu machen. Wer damit Erfahrung hat, könnte hier anrufen. Und ganz zur Not wären auch natürlich, sagen wir mal, unfreiwillige Verkehrungen von Feiertagen gefragt. Jetzt habe ich lange geredet. Ich habe euch hoffentlich auch ins Gewissen geredet. Ich habe euch hoffentlich dazu gebracht, nachzudenken. Ich habe hoffentlich die, die nichts zu sagen haben, entmutigt, hier anzurufen. Und die, die was zu sagen haben, ermutigt, hier anzurufen. Hier nochmal die Telefonnummer. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer Vorwahl 0331 für Potsdam 74 81 110. Oder an jede andere Polizeidienststelle. Mit jeder anderen Polizeidienststelle ist der halbautomatische Anrufbeantworter gemeint, der angerufen werden kann, wenn man hier nicht durchkommt, was im Moment relativ wahrscheinlich ist, dass man hier auf ein Besetzzeichen stößt. Wer hier also nicht durchkommt und seinen Beitrag zum Thema, ich will jetzt nochmal sagen, Feiertagserfindung, Feiertagsmodifikationen beziehungsweise Feiertagsverkehrungen beitragen will und auf Band sprechen, der hätte die Gelegenheit, den halbautomatischen Anrufbeantworter anzurufen, der unter der Nummer 0331 für Potsdam 721 39 32 zu erreichen ist. Alles verstanden? Jetzt, ich weiß, es ist nicht sehr beliebt, aber es muss sein, eine Musik zum Nachdenken. Nicht sehr beliebt ist wahrscheinlich Musik, nicht sehr beliebt ist Nachdenken, aber Kinder, glaubt mir, beides muss sein, insbesondere das Nachdenken. Girl across town. We were making marriage plans. Guy came over, took her to a wrestling match. Later that evening, Frankenstein and the Beauty Queen sat thumbing through a Better Homes and Gardens magazine, making plans and holding hands. Along came a spider and sat down beside her, took her to a wrestling match. had a dream. I had a dream just the other night. I had a dream about these angels. I had a dream. They were playing guitars and getting loud. And they spilled beer on Jesus. For a poor girl across town, I say cigarette butts for a poor girl across town. Spend a lot of money. Ja, das war Pi, heißt die Band. Wer Johnny immer für einen Depp gehalten hat, täuscht sich. Johnny Depp macht prima Musik, aber ich glaube, das liegt nicht unbedingt an ihm. Der sieht ja nur irgendwie so... ich habe ja neulich gehört, dass er auch ein Arsch sein soll. Und außerdem sieht er, finde ich, scheiße aus. Jetzt stöhnt die geknechtete weibliche Seele. Ja, tut mir leid, kann ich auch nichts dafür. Wer aussieht wie Rasierwasser, ist selber schuld. Und dann noch aus L.A. kommen, oder kommt der überhaupt? Jedenfalls, dass das gute Musik ist, liegt sicher an Jimmy Haynes von den Butthole Surfers. Und das war eben ein Song eines Künstlers, den ich ja abgrundtief verehre. Daniel Johnston wurde hier covered. Das ist sehr schön. Das kommt natürlich auch von den Butthole Surfers. Die haben ja auch schon ab und an Daniel Johnston Songs gecovert und mit Daniel Johnston so Sachen zusammengemacht, was ich immer wieder nett und schön finde. Es war übrigens wunderbar, hier zu beobachten, die Telefonleiste. Da blinkert's ja immer so, wenn ihr anruft. Und nachdem das Stichwort Nachdenken gefallen ist, sind offensichtlich gleich ein paar zack auf ihren Hörer gefallen und waren voll entmutigt. Meine Ansage hat ihr Ziel erreicht. Das ist sehr schön. Ich gehe davon aus, dass jetzt nur Nachdenkliche, beziehungsweise, wie heißt denn das, nachgedachthabende Anrufer in der Leitung sind. Ich bin mir aber ein bisschen unsicher und würde darum nochmal, ich spiele keine Musik, keine Bange, aber würde gerne nochmal hier so einen Werbetrailer spielen, weil da gibt's ja immer so eine und das ist echt, glaube ich, ein klasse Werbetrailer, wie ich auch gerne mal den PJ Harvey-Trailer gespielt habe, was dazu geführt hat, dass die dann doch krank geworden ist, dass und ganz viele hingegangen sind, weil ich immer den Trailer gespielt habe und dann war die ja nicht da, kann ich auch nichts dafür. Ob die Ramones kommen, weiß ich auch nicht, aber der Trailer hört sich klasse an. Wo ist er denn? Ende. Aber vorher gibt's... Da fangen wir nochmal von vorne an. So, hier... Alles hat einmal ein Ende. Aber vorher gibt's ein großes Finale. Fritz. Hey. Präsentiert The Last and Final Tour. Kinder, so klasse, oder? The Ramones. Zum letzten Mal live in Berlin. Sonntag, 28. Januar im Huxley's. Im Vorprogramm spielen Rammstein. Und danach The Ramones. Präsentiert von Fritz. So, die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter will ich nochmal sagen. Die ist die 0331 für Potsdam, 721 39 32. Und Kinder, ihr wärt echt Arschlöcher, wenn ihr nicht mal bei dem anruft. Ey, der sitzt im abgedunkelten Studio, hat sein Adventskränzchen vor sich und freut sich jetzt auf nette, gepflegte Gespräche mit Leuten, die davon aussehen, dass er der most sexiest halbautomatischer Anrufbeantworter of the world und außerdem noch Los Angeles ist. Jetzt hat er zu... Jetzt, ne, ich muss warten, bis er zu tun hat, dass er jetzt nicht zuhören kann. Jetzt hat er zu tun. Das glaubt aber auch nur er. Ja, aber wir wollen ihn dem glauben lassen. Ich bin ja jemand, der Jana hin und wieder meinem Kollegen einen Gefallen tut. Und wenn ihm das aufbaut und wenn ihm das gut tut, warum soll ich das nicht mal sagen, dass er zumindest sich selbst für the most sexiest Anrufbeantworter, halbautomatischen Anrufbeantworter of the world and Los Angeles hält. Tag, wer bist denn du da? Hallo? Hallo? Kleine Frau, ey, liegt das am Thema? Ist ja toll. Ja. Ja, liegt das am Thema? Weiß ich nicht, war wahrscheinlich Zufall. Hast du das Thema überhaupt mitgekriegt? Muss ich jetzt nochmal ernst? Natürlich habe ich das. Echt? Super. Ja, aber meine Gut. Wie? Beim Abtrocknen, wie zu einer Frau gehört. Beim Abtrocknen? Ja, aber. Ey, na, da steht doch jetzt aber zum Weihnachten endlich mal ein Geschirrspüler ins Haus, oder? Oh, schön wert, ja. Wieso? Was ist denn dein Typ? Was macht denn der? Mein Typ, der sitzt gerade am Computer. Ach, für einen Computer hat der feine harte Geld gehabt, aber für einen Geschirrspüler nicht? Ja, du kannst ja mal eine Umfrage, vielleicht schenkt mir einer von deinen Hörern zu Weihnachten einen Geschirrspüler, die könnten wir brauchen. Ey, ich würde ja gerne mal den Typen, der da am Computer sitzt, beumfragen. Das glaube ich nicht. Warum nicht? Gib den mal schnell her. Ja. Was macht der da? Der spielt da sicher irgendein debiles Computerspiel, oder? Ja. Siehst du, genau. Ich kenne sie doch. Nee, der hat heute seinen freien Tag. Also der ist jetzt nicht ansprechbar. Ey, na, freier Tag ist gut, aber doch nicht mehr 5 vor 11. Ja, aber 5 Ey, da fängt der Familiendienst an. Freier Tag geht nee, bis 17 Uhr. Der ist frei. Der ist von der Familie frei? Naja. Na, was herrscht denn für euch, bei euch für seltsame Sitten? Hat der Haushaltstag quasi, familiären Haushaltstag? Nein, der ist vom Vorhaben 95 frei. Wovon? Vom Vorhaben 95. Was ist ein Vorhaben 95? Ich muss mich doch an deine Januarsendung erinnern können. Ich an meine Januarsendung? Ja. Ey, pass mal auf, ich habe echt Mühe, mich an die letzte Sendung zu erinnern. Ich höre immer mit großem Wohlgefallen den halbautomatischen Anrufbeantworter und DDs Zusammenfassung, weil mir das hilft, mich ans Thema der letzten Sendung zu erinnern. Das war offensichtlich letzte Woche Wochentage. Da grüßt Alzheimer, ja. Da grüßt Alzheimer. Ja, nee, wir hatten doch mal Anfang Januar Thema 95, oder du hattest, Quatsch, Vorhaben 95. Du Ach, ja, ja. Ich hab aber manchmal auch schicke Themen, oder? Ja, ne? Es ist nur blöde, dass ich meine Sendung nicht hören kann. Ich glaube, da wird viel Jutet gesagt. Ja. War interessant, das auch. Gut, aber jetzt... Und aber, nee, ruhig, wir reden ruhig noch ein bisschen über die Sendung und loben die mal. Ja. Und lehrreichet. Ja, ja. Ja? Ja, ja. Und dann the one and only most sexiest halbautomatischer Anrufbeantworter of the world and Los Angeles. Und dann noch Icke als Petersilie auf dieser Kartoffelsuppe. Ja, oder Dill. Dill auf der Kartoffelsuppe? Na, schmeckt mir besser. Also nicht auf der Kartoffelsuppe, aber Dill schmeckt mir besser. Ach so, na dann müssen wir was anderes drunter machen. Ja, Salat. Frischen grünen Salat. Oder Sahneheringsfilets. Oh, habe ich lange nicht mehr jetzt. Da läuft uns beiden noch gleich das Wasser im Mund zusammen, oder? Mhm. Also mir jedenfalls zusammen. Ja? Dir auch? Ja. Ey, ist das nicht toll? Ja. Ja? Zwei Menschen, die gewissermaßen Geschwister im Mund sind? Geschwister im Mund? Ja, uns beiden läuft gleichzeitig in unterschiedlichen Mündern, aber gleichzeitig das Wasser zusammen. Ja. Ja, das ist ein Gedanke, den wir ruhig nachklingen lassen sollten. Klingen, ja. Klingen. Zu Weihnachten passt es. Ja. Es klingt jetzt hier noch so ein bisschen. Ja. Gut, Feierabend. Sag mal, würdest du mich zu deiner Familie rechnen? Ich dich zu meiner Familie? Ja? Ach du Kacke. Nein, ich frage ja nur. Zu weiteren vielleicht. Charlie, ich hätte jetzt ein Nein erwartet. Sag mal nein, würdest du mich zu deiner Familie rechnen? Nein. Ah, das finde ich aber scheiße. Nee, aber wenn ich nicht zu deiner Familie zähle, dann kann ja da der Penner, der da am Computer sitzt, kann ja mal rankommen. Von mir ist er ja nicht befreit, der ist ja nur von dir befreit. Ach so. Siehst du? Na, ich hatte ja gesagt, also die erste Antwort war ja zur weiteren Familie und das können wir schon mit einrechnen. Nee, aber die zweite Antwort war nein. Ich stehe immer zum ersten, was ich sage. Also das zweite war unter Beeinflussung. Ich stehe immer zum zweiten, was du sagst. Stehst du falsch. Aber ich bin stärker. Ja, na, das muss ich erstmal rausstellen. Baby, wollen wir hier Armdrücken machen? Ja, bitte. Wie kann man denn Stärke im Radio testen? Tja. Wollen wir mal Willensstärke testen? Ja, dann drückst du auf dein Knöpfchen und ich bin weg. Und wie, nein, überhaupt ja nicht. Wie testet man jetzt Willensstärke? Hast du einen Vorschlag? Tja. Ich will immer eine Menge, aber wie testet man. Wir können ja einfach mal brummen und wer am überzeugsten und dollsten brummt, der ist willensstärker. Brummen? Brummen. Da hast du gewonnen, weil du hast eine viel tiefere Stimme als ich. Ich habe eine tiefe Stimme, das ist aber ein tolles Kompliment, da danke ich dir sehr dafür. Ja, das muss ja an der Technik. Nicht an den Hormonen, das liegt an der Technik. Ja, das außerdem. Wobei an den Hormonen vielleicht auch. Ja, also da kann ich nicht mithalten mit dem Brummen. Mit den Hormonen oder mit der Technik? Ach, mit dem Brummen nicht? Naja, was wäre denn jetzt Willensstärke? Oh Gott. Im Radio. Schweigen wieder? Nee, Schweigen habe ich neulich schon. Hatten wir letztens erst. Ja. Ja, ja, immer wenn ich überlege, mache ich so seltsame Geräusche manchmal. Aha. Das zeugt von einem starken Willen, ja. Ja. Habe ich gewonnen. Wie heißt denn der Typ am Radio? Wer? Am Computer. Am Radio, der ist Kuttner, glaube ich. Im Radio? Im, ja. Mal gucken. Gucken wir mal, wie der am Computer heißt. Axel. Axel? Ja. Sag mal, ist der Axel ein Böser eher? Ach, Ivo. Na siehste, dann hol ihn nochmal ganz vorsichtig. Ich meine, ich verhelf dir vielleicht zu einer Geschirrspülmaschine. Ich kann ja mal fragen, aber ich mach dir nicht viel Hoffnung. Frag ihn nicht, du musst ihn mit so einem leichten Befehlston. Wie das so üblich ist in Familien. Eieiei, die Türe knirscht. Horrido. Zieht sie mit ihren Springerstiefeln ins Zimmer, tritt dem Axel den Computerbeobachtungsspielestuhl unterm Arsch. Gutner? Ja? Nee. Axel. Ey, der Axel, was ist denn das für einer? Der sitzt jetzt am Computer. Na, der wird doch mal die Pausentaste drücken können. Jetzt mach doch mal mit den Feiertagen. Mensch, Axel. Hier ist ein Feiertag. Hört vielleicht, dass du dem einfach mal das Radio ins Zimmer stellst, dass er verrückt wird, dass ich den verrückt quatsche? Nee, das geht nicht. Dann ist kein Saft mehr auf dem Radio. Wieso? Na, weil hier die Steckdose ist. Dann mach einfach mal ganz doll an. Dann ist ja das Vorhaben 95 wach. Was ist denn Vorhaben 95? Na, du hattest damals das Thema. Ja, stimmt. Mein Vorhaben 95 war am 15. Mai ein Kind zu kriegen. Am 15. Mai ein Kind zu kriegen? Ja. Und? Naja, nun liegt das im Bett und schläft. Hi! Und hast du das am 15. Mai gekriegt? Nee, am 18. Am 18. Ja. Das hast du im Januar? Ey, na, da war doch aber schon alles klar. Was war da klar im Januar? Na, da haben sie dir doch schon gesagt, du wirst am 15. Mai ein Kind kriegen. Ja, da hält sich ja das Kind meistens nicht dran. Er hat sich ja auch wieder mal nicht. Aber trotzdem mein Vorhaben, ne? Mein lieber Saal. Also, ich habe ja auch das große Vorhaben, am nächsten Dienstag eine Sendung zu machen. Ja, und? Na, wollen wir mal sehen, wie willensstark ich sein werde. Aha. Gut, wir müssen jetzt auf die Feiertage kommen. Ja. Also, ich habe festgestellt, dass mir ganz entschieden ein Feiertag fehlt, ne? Alle verheirateten Leute haben Hochzeitstag, der regelmäßig anders zum Zoff und ähnlichen bildet. Ja. Ne? Ja. Also, das ist doch der Feiertag überhaupt in der Familie. Kommt auf die Ehe drauf an. Ja. Und die nicht verheirateten Paare, da fehlt es einfach. Ja, stimmt. Und habt ihr euch denn da auf eine Ersatzlösung besonnen? Nee, das fiel mir vorhin gerade ein, so beim Abdruck. Na, das wäre doch aber eine gute Gelegenheit, jetzt endlich mal sowas zu erfinden. Wie lange seid ihr denn schon zusammen? Mensch, ihr habt ja schon ein Kind da im Bett liegen. 6 Jahre, ja. 6 Jahre? Hm? Au, da sind ja schon 5 schöne Feiertage flöten gegangen, ja, oder? Ja, eben, ne? Ja, 5-mal ein Riesenbouquet Rosen, eine wunderbare Einladung zum Essen abends mit Sekt. Eben, beziehungsweise ich konnte nicht vollnölen, weil er ihn vergessen hat, ne? Ja, aber nicht mal dit. Nicht mal dit? Ja, eben. Das ist ja bitter. Und selbst heute sitzt der Typ da am Computer. Mensch, vielleicht solltet ihr euch, sagen wir mal, den 12. September. Den 12. September? Den 12. September als den Tag eurer Nicht-Eheschließung feiern. Ja. Und dass ihr dann nicht geheiratet habt, ist ja vielleicht ein besonderer Grund zu feiern. Ihr werdet keinen Stress mit der Scheidung haben. Richtig, ist Bilja. Ist Bilja. Außerdem ist der 12. September ein frei gewählter Tag. Ich meine, es ist schöner Spätsommer, das wird noch schönes Wetter sein. Man könnte unter Umständen auch draußen sitzen und kleine Wachteln verspeisen. Pilze sammeln. Pilze sammeln könnte man. 12. September, ist das ein Vorschlag? Wäre ein Vorschlag. Ey, ich biete ihn dir an, den 12. September, der ist in meinem Kalender noch frei. Das ist ja nett, dass er bei dir noch frei ist. Ich weiß nicht, wie es bei mir ist. Ja, muss ich erst mal gucken, ob er bei mir noch frei ist. Na, was soll denn da sein? Ein anderer Feiertag ist da nicht. Also naja, höchstens so der Alltag der Werktätigen des Eisenbahnwesens oder sowas. Aber davon müsst ihr euch nicht irritieren lassen. Na, vielleicht ist da der Feiertag der Neuerwerb einer Waschmaschine oder irgendwas. Eines Geschirrspülers. Also wenn man 5 verpasste quasi Nicht-Hochzeitstage zusammenrechnet, dann ergibt das ungefähr genau den Gegenwert einer Geschirrspülmaschine. Ja? Mhm. Du musst jetzt deinen Axel bloß auf den 12. November vorbereiten, ihn dann vorher Anfang September, September ja, dann an vorher richtig dran erinnern nochmal und ihm vorrechnen, wie viel die verpassten Feiertage wert sind. Okay? Mhm. Okay. Gut, dann danke ich dir für deinen Anruf. Ja? Ja, und finde den Axel scheiße. Ich nicht. Okay, tschüss. Na, du darfst ja auch nicht. Ich kann mir das erlauben. Tschüss. Tag, wer bist denn du? Hey, ich höre dich zum ersten Mal. Deine Musik gefällt mir überhaupt nicht. Ey, ich höre dich auch zum ersten Mal. Soll ich dir halt sagen, ich finde dich total scheiße. Tschüss. Tag, wer bist denn du da? Hallo? Ja? Ja, servus hier. Servus, wer ist denn da? Ja, wir wollten heute über die Feiertage sprechen. Richtig. Von wo aus rufst du denn an? Ich rufe von hier von Arbeit aus an. Aber das ist erstmal egal. Mit dem Funktelefon? Ja, mit dem Funktelefon. Ja gut, das gehört dazu. Ei, und bezahlt alle der Chef? Der Chef, nee, das ist so nebenbei, weil ich halte ja nicht viel von Feiertagen. Und da wären wir jetzt wieder beim Thema. Und so halt. Ja. Das ist eigentlich schwer zu sagen, weil die Feiertage früher in der Schule haben uns gefreut. Pass mal auf, wir reden nicht über Feiertage an sich. Ich will es doch mal sagen. Hier sollten nur Feiertagserfinder anrufen. Ach so, Erfinder, ja. Feiertagsmodifikatoren, die verstehen, in genialer Weise Feiertage umzuprägen. Hm? Oder Leute, die die totale Verkehrung von Feiertagen erlebt haben. All drei, all den... Inwiefern? Na, dass aus Weihnachten zum Beispiel Ostern wurde. Oder aus Weihnachten, sagen wir mal, Tag der Republik. Alles klar, ja. Nee, Ist dir aber noch nicht passiert. Mein Lieber, dann tut mir leid, denn... Nicht denn viel von den Feiertagen halte. Ist es jetzt meine Verantwortung als Moderator, dich hier abzubrechen und ganz vorsichtig aus dieser Sendung heraus ja, zu komplimentieren? Ich, weil ich dir jetzt noch was sagen wollte, und zwar, ja? Was spielt denn heutzutage für eine Rolle zu feiern? Eigentlich feiert man eigentlich die Feste, wie die kommen. Oder das ist natürlich der kritische Grundansatz dieser Sendung. Aber das soll nicht so offen ausgesprochen werden, sondern das soll zwischen den Zeilen stehen bleiben. Und du drohst jetzt, das offen auszusprechen. Ja, was gewissermaßen die Sendung selbst gefährdet. Von daher müssen wir jetzt ganz schnell Schluss machen, sonst passiert noch ein Unglück. Aber da frage ich dich mal, frag mich lieber nicht. Und warum du überhaupt das Leben des Zeils... Warum du überhaupt moderieren tue ich nur, weil sie mich hier in Sender tragen und mir massenhaft Knete dafür bezahlen. Aha. Ansonsten würde ich lieber zu Hause sitzen und der Sendung zuhören. Ist mir schon klar. Ich meine, das Zuhören, es bringt ja nicht allein. Und wenn man doch, ich glaube, dass wenn man der Sendung zuhört, dass man da ein enormes Maß an Bildung und Herzenswärme mit auf den Weg bekommt. Was mindestens für 2 Wochen reicht, sodass man die Sendung nicht jede Woche hören muss. Andererseits, wenn man sie jede Woche hört, hat man natürlich total Masse Herzenswärme, dass man die auch wieder an andere Menschen abgeben kann. Alles klar, ja. Dann alles klar. Wunderbar, dann wünsche ich dir auch, dass du schön die Sendung zu Ende hörst und deine Kollegen mit deiner von mir empfangenen Herzenswärme morgen beglücken kannst, ja? Na gut, das war gut ausgedrückt so, ja. Gut, tschüss, vorsichtig rauskomplimentiert den jungen Menschen. Tag, wer bist du da? Hallo. Hallo. Mensch, jetzt weg, aber auch gleich schüchtern, wenn man so anfängt. Naja, ich wollte dir nur sagen. Wer bist denn du überhaupt? Janine, Tag Janine. Dann kommt der 13. Wie bitte? Janine? Ah, Ey, da draußen werden schon Gummibäume transportiert. Ich glaube, da wollen mir Leute gratulieren, weil die mich so toll finden. Ach, da stehen welche und winken mit großen Topfpflanzen, mit denen vermutlich nach mir geworfen werden soll. Ich bin bloß froh, dass hier Panzerglas dazwischen zwischen dem Dings hier ist. Mann, oh Mann. Ach, die sehen aber auch nett aus. Huhu. Schade, dass man winken nicht hören kann. Die können ja so toll winken. Janine, bist du noch da? Und dann kommt der 13., hat sie gesagt, und lässt mich jetzt völlig verwirrt und verrätselt zurück. Janine. Janine. Ich glaube, ich bin manchmal auch ein bisschen so harsch und so, ach, und hab so eine harte Härte in meiner Stimme, die ich eigentlich gar nicht haben wollte. Ich denke, dass meine Stimme doch irgendwie stärker Honig gleich, honigartig sein sollte. Weich und sanft und umhüllend wie eine Kaschmir-Wolldecke. Ja, Janina, musst du nicht kichern. Guck mal, merkst du nicht, wie meine Stimme schmilzt? Ja, wie zart bittere Schokolade im Wasserbad? Janine. War das eben dein Herzschlag, Janine, oder war das die Telekom? Ich nehme an, das war dein Herzschlag, Janine, weil das würde mir natürlich ungleich mehr schmeicheln, als wenn die Telekom Störgeräusche für die Geräusche verwendet. War doch die Telekom, scheiße! Jetzt... You feel like Steve McQueen when you're driving in your car, and you think you're a new James Bond when you're smoking your cigar. It's so bizarre. You think you are a new kind of James Dean, but the only thing I've ever seen from you was a commercial spot on the TV screen. Movie star, movie star, oh. You think you are a movie. Movie star, movie star, oh. You think you are a movie. Belong to the jet set. Fly your own privately a jet. But you have to work every day just to afford to get away. So you went to Sweden to meeting my Bergman, but he wasn't there. I just don't care. I think you should stop pretending that you are a movie star. Movie star, whoa. You think you are a movie. Movie star, movie star, whoa. You think you are a movie star. Der total war, diese tolle Platte, die offensichtlich so ein bisschen schwachsinnig eingecute ist, dass man immer nur den ersten vom nächsten Song hört. Na, ist mir doch egal. Ist trotzdem schön anzuhören. Tach. Ja, hallo? Ja. Oh, Moment, jetzt muss ich erstmal mein Radio ausmachen. Warum denn? Lass das Radio an, sonst ist doch ein Hörer weniger. Und die zählen die Hörer ja immer ganz genau durch. Ach so. Ja, und wenn man dann ein Hörer weniger hat, oder zum Beispiel würde das dann aussehen, der Typ telefoniert und aha, zack, werden es weniger Hörer, verstehst du? Das ist ja interessant. Das ist natürlich, das macht einen schlechten Eindruck. Das ist ja interessant, nämlich ich nehme gerade noch mein auf so ein Tape oder auf so eine Kassette auf, weißt ja? du? Das ist ja dann noch ein Anruf. Ah ja, darum kann man auch Leuten, Bekannten immer sagen, dass die... wenn man selber jetzt ein Herz für die Sendung hat, dass sie am Dienstag um 22 Uhr immer Radio einschalten sollen. Die können ja die Lautstärke runterregeln. Das ist ja kein Problem, ja. Aber nur, dass als Radio angezählt wird. Verstehst du? Das ist echt clever. clever, ne? Also, das ist clever von mir jetzt. Ja, mein Gott, ich bin ja ganz ja, ihr seht, hier ist ein völlig ausgebuffter und abgelaschter Typ im Studio. Ja, genau. Ich schreibe nämlich gerade Weihnachtskarten, weißt du? Und eigentlich ist das eigentlich total doof und so, ne? Und habe ich gedacht, ach, na ja, fehlst halt mal die Nummer und so. Und ja. Und das Thema hast du mitgekriegt. Ja, die Nummer habe ich mitgekriegt. Nee, nicht die Nummer, nicht die Nummer. Die hast du offensichtlich mitgekriegt. Hältst du mich denn für total bescheuert? Nee, eigentlich nicht. Wie solltest du denn hier anrufen, wenn du die Nummer nicht mitbekommen hättest? Hahaha, eine rhetorische Gegenfrage, die dich jetzt lächerlich machen soll. Wie bitte? Ich habe ja sogar dein Buch gekauft. Fühlst du dich jetzt ein bisschen lächerlich gemacht? Wer, mich? Ja, du dich? Ach nee, ich bin nur lächerlich genug und so, also... Ach, nicht mal die Versuche, den Hörer lächerlich zu machen, klappen mehr. Ach, das gelingt dir doch gar nicht. Ach, scheiße. Da darfst du dir überhaupt gar keine Schuldgefühle einreden und so. Ne? Mir Schuldgefühle? Nee, den Ehrgeiz hätte ich aber trotzdem natürlich. Ach nee, das... Immer zack, zack, den Hörer schön lächerlich machen. Haha, dass er da steht wie der Depp, der Johnny. Ach nee, das würde ich nicht... Ach na, der Typ, den kann man sowieso in die Mülltonne schieben, ne? Also. Wobei, jetzt hat er ja prima Platte rausgebracht. Oh, davon werden wir nachher sowieso noch einen Song hören müssen, glaube ich. Der hat eine Platte rausgebracht? Ja, ja, also der spielt damit nicht, er alleine. Das muss man schon anständigerweise sagen. Und glücklicherweise macht er das Maul nicht auf. Er spielt ja nur Gitarre. Echt? Der Typ da aus Hollywood? Der Typ da, ja. Aber der hat sich echt ein paar andere Nette gesucht. Und die haben wirklich eine ziemlich anständige Platte gemacht, erstaunlicherweise. Hey, ehrlich? Aber seit wann denn? Seit wann ist die denn draußen? Die weiß ich noch gar nicht. Also. Ich dachte auch immer, Johnny Depp ist so was für Frauen, aber nicht für mich. Jetzt mit der Platte bin ich natürlich eines Besseren belehrt. Echt? Der hat einen richtig voll. Ja, Johnny Depp ist soweit für mich, habe ich festgestellt. Das ist ja, was macht er denn so Heavy-Metal-mäßig mehr, oder? Na, habe ich da eben schon eine Musik gespielt. Sag mal, hörst du denn überhaupt zu? Ja, eigentlich schon, aber... Ach, aber das erzähl mir das doch nicht. Das ja jetzt aber doch enttäuschend. Nee, also das war... Mann, da versucht man mal ein bisschen über Sachen zu reden, die in der Sendung schon gesagt wurden. Und aber dann fängt man immer wieder beim Null an. Bei jedem Anrufer fängt man beim Urschleim an. Nee. Immer ganz von vorne. Das Einzige, was sie mitgekriegt haben, ist die Telefonnummer. Nee, na, da kann da so eine Sendung keinen Spaß machen. Mensch, da stehst du hier und bist... Ach, da kotzt einen doch alle an. Und das direkt zum Weihnachten, sag mal. Ach, scheiße. Ach, Quatsch. Nee. Aber ich meine, wollten wir nicht irgendwie... Sag mal, wer, was ist denn das Thema? Das Thema ist über die Feiertage. Und nee, nicht über die Feiertage. Naja, nicht die Feiertage, halt die anderen Feiertage. Welche anderen Feiertage? Viel anders feiern könnte. Nee, so. Nicht wie man sie anders feiern könnte, sondern wie man sich selber mal Feiertage erfunden hat. Ja, zum Beispiel. Oder sich kräftig modifiziert. Ja, indem man nämlich jeden Tag zum Feiertag macht. Ach, das ist auch Quatsch. Man kann doch nicht 365 Tage im Jahr feiern. Da wird man doch auch doof. Ja, aber man sollte es doch tun, jeden Tag zum Feiertag. Nee, ein Feiertag ist doch richtig mit Rausch verbunden, mit Alkohol, mit Exzessen, mit spät ins Bett gehen, mit schönen Obstsalat machen und so eine Sachen. Stimmt, ich habe da nämlich so ein, also ich, weil ich... Ja, du willst mir doch nicht erzählen, dass du jeden Tag trinkst und Obstsalat machst. Nein, ich... Naja, siehste. Nee, aber ich stehe halt nicht auf... Und Papierschlangen. Nee, ich stehe halt nicht... Ja, du stehst wahrscheinlich nicht mehr auf Konfetti. Wie läuft da so eine Feier bei dir ab? Aber ich stehe da nicht auf Milch. Ey, das sieht aus wie die Versorgung auf der Bahnhofsmission bei dir, wenn du feierst, oder? Nicht die Bahnhofsmission. Ich stehe nämlich eher auf Milch, weißt du? Auf Milch, Milch. Auf Milch, ja, auf Milch. Wenn ich Milch schon höre, da frag ich doch gleich, woher du kommst. Ja, aus dem Osten. Ja, aber stell dir vor, ich bin... Jetzt stellst du wieder den ganzen Osten bloß. Hä? Jetzt stellst du wieder den ganzen Osten bloß. Jetzt denken die wieder im Osten, aber nur Deppen. Noch ein bisschen mehr Milch trinken. Milch, so, ne? Haarmilch. Naja, die können auch frische Milch trinken und so. Frische Milch, frische Milch. Aber weißt du, das Problem ist, wenn man... Nee, ey, von der Milch kommen wir nicht wieder zurück zum Feiertag. Also wenn Feiertag, dann kann das eigentlich nicht Milch heißen. Das muss ich dir an der Stelle so klar sagen. Und hiermit radikal dieses Gespräch beenden. Ach, nicht doch. Tschüss. Ach, tschüss. So. Tag, wer bist denn du? Ja, ich hätte einen schönen Feiertag. Baby. Wieder ein Mann, ey. Frauen sind intelligenter. Wer bist denn du überhaupt? Der Rainer. Der Rainer, jetzt fängst du gleich an, dich zu kugeln, nur weil ich sage, Frauen sind intelligenter. Kugeln und seltsame Geräusche fabrizieren? Was? Frauen produzieren... Siehst du, hinten lacht gleich eine glockenhelle Frauenstimme. Die hat mitgekriegt, was ich da überhaupt sage. Mann, oh Mann, Rainer. Wo hast du die Frau kennengelernt? Hier, gerade. Auf dem Mitropa-Ball, Leipziger Hauptbahnhof? Erzähl keinen Mist. Gib mal die Frau ran. Will, glaube ich, nicht mit dir sprechen. Warum nicht? Klar, wenn sie mit mir lachen will, dann will sie mit mir sprechen. Vielleicht. Ich kann ja ein bisschen mit dir kichern. Wer bist denn du? Weil ich meine, nicht alle Frauen sind intelligent. Damit die nicht intelligenten kichert man dann so rum. Hallo, wer bist denn du? Hallo. Na, sag mal, mit wem rede ich denn da? Ahahaha. Ey, Sweetheart, du musst jetzt mal den Rainer dubeln. Hallo? Hi. Ey, du klingst jetzt echt ein bisschen wie ein verstellter Rainer. Lass jetzt doch mit dem Dubeln sein. Sei einfach so, wie du bist. Wer bist denn du? Sag mal, ey, du stellst dich jetzt aber als nicht intelligentere Frau hin, mit der man offensichtlich nur kichern kann. Oh, da zieht Ernst in die Stimme. Sie bewölkt sich. Ja. Sag mal, was macht ihr denn? Kugelst du jetzt auch mit dem Telefonapparat durch die Wohnung? Nein, aber wir haben uns hier gerade einen coolen Feiertag ausgedacht. Ja, echt? Ja. Und was für ihn? Ja, den Kuttner-Feiertag, jeden Dienstag. Ach, da werden bedeutende Persönlichkeiten der Zeitgeschichte geehrt? Genau. Ja? Und solange es keine anderen gibt, muss ich herhalten? Was? Solange es keine anderen gibt, muss ich herhalten? Na, das finde ich ja aber sympathisch. Ja. Ach, sag mal, habt ihr denn auch so ein großes, so wie früher im Osten auf der Posten Honecker, also ein Bild von mir an der Wand hängen? Nee, noch nicht. Aber. Ja, nicht? Ach, und fängt jetzt wenigstens der Feiertag immer mit Fahnenappell an? Nee. Nee, oder wenigstens einen Fackelzug durch die Wohnung? Am nächsten Morgen. Am nächsten Morgen? Morgens macht ihr dann immer Fackel. Ihr macht ja Lampionumzug, oder? Durchs Wohngebiet. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wie viel seid ihr denn da? Fünf. Das grummelt ja immer so. Und von wo ruft ihr an? Aus einer schlecht besetzten Kneipe? Nee. Nein. Von wo denn? Na, Wohnung. Keine Wohnung. Und wo befindet sich die Wohnung denn ungefähr? Im Osten. Im Prenzlberg. Ein Prenzlberg. Mhm. So, da feiert ihr dienstags immer... Kuttnertag. Ja. Pass mal auf, wenn jetzt über so eine ernste Sache gesprochen wird, da wird da nicht im Hintergrund rumgekichert. Das kannst du mal deinen Mitfeierern bitte ausrichten. Bitte schön ausrichten. Okay. Wie hießest du überhaupt? Ines? Isa. Isa? Wie so ein Donau-Nebenfluss? Ja? Dingschen, Dingschen, Isa innen fliegen rechts, fließen rechts der Donau hin, glaube ich. Die linken habe ich vergessen und die ersten von rechts auch. Ey, echt? Wie bitte? Ist ja auch eigentlich egal, oder? Nee, kannst du die Nebenflüsse von der Donau oder hättest du einen schönen Reim? Wie 333 bei Issos Keilerei. Sowas hilft ja mir oft durchs Leben, mir aber nicht. Mir auch nicht. Weil ich hier wieder öffentlich-rechtlich Alzheimere. Was nicht schön ist. Isa, mit R hinten? Ohne, abgekürzt. Ach, wie ein unvollständiger Nebenfluss, der rechts von der Donau hinfließt. So. Da sitzt ihr dann da vom Radio und kichert? Wie bitte? Da sitzt ihr vom Radio und kichert? Sitzt ihr so alle nebeneinander in einer Reihe oder im Kreis und kickt euch an? Da hat man mehr zu lachen, wa? Genau. Ja. Genau, das ist ein richtiges Ritual heute. Ach ja. Ja. Dann musstet jetzt doch mal beschreiben, wie so ein Feiertag abläuft bei euch. Wann da die ersten eintreffen, wer was vorbereitet, ob das wechselseitig oder immer in derselben Wohnung passiert, ob es so feste Zeitpunkte gibt, an denen was bestimmtes geschieht und so. 22 Uhr. Ja, aber da muss man ja vorher wahrscheinlich eintreffen. Ja, vorher wird alles vorbereitet. In wessen Wohnung ist denn das überhaupt? Wessen Wohnung ist es? Deine und Rainers? Seit wann wohnt ihr denn da? Ist der Rainer überhaupt ein Netter? Es kann dir auch zärtlich sein? Und nachdenklich? Ich weiß nicht. Du weißt es nicht? Nee. Ihr habt eine relativ platonische Beziehung? Ja. Wie lange geht die schon? Wie lange die schon geht? Ja. Ich weiß nicht. Na, ungefähr? 2 Jahre. 2 Jahre. Ach, wäre doch mal Zeit für ein Küsschen auf die Wange, hä? Mal sehen. Mal sehen. Ja, vielleicht wird's ja heute noch. Vielleicht fasst er endlich Mut. Gib mir mal gleich den Rainer wieder her. Ja? Isa? Ja? Gibst du mir mal den Rainer bitte wieder her? Okay. Ja? Jetzt soll doch heute ein schöner Abend für dich werden. Da ist er wieder. Rainer. Ey, heute ist der Tag der Tage. Echt? Echt? Noch ist es 19. Dezember, morgen ist 20. Dezember. Also in 38 Minuten. Oh, schrecklich. Ey, und der 20. Dezember, der muss es werden. Du musst ran an die Isa und ihr endlich nach 2 Jahren, die ihr euch schon kennt, ein Küsschen auf die Wange geben. Ey, Rainer, echt, von Mann zu Mann sag ich dir das jetzt. Es gibt nichts, was Frauen mehr beeindruckt, als ein Küsschen auf die Wange. Besseren Tipp hast du nicht auf Lager. Den Rest kriegen wir später, Rainer. Da rufst du dann in einem Jahr nochmal an, ja? Und dann reden wir über die andere Wange, okay? Wir wollen mal ganz vorsichtig annähen. Nichts überstürzen. Dann danke ich euch für euren Anruf. Oder wolltest du jetzt noch was ergänzen? Nö, sagt der Hörer. Nö, dann sag ich nicht, aber ja, deine Musik ist halt immer noch nicht besser geworden. Okay, bis zum nächsten Mal. Ach, vielen Dank. Tschüss. Und Bika wieder deprimiert. Tag, wer bist denn du da? Ach, hallo? Hast du die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter? Nee. Parat? Ist ach, Mensch. Ist das Kuttner? Wo? Beim halbautomatischen Anrufbeantworter? Nee, wer ist denn jetzt dort? Vorzimmer. Ja, ich will einen Kuttner. Was willst du denn mit dem? Na, ich will was mit dem besprechen. Was willst du denn mit dem besprechen? Ach, du bist doch schon dran, Mensch. Kuttner, schmeiß mich nicht raus. Mensch, fies. Wieder an meiner Stimme erkannt. Bitte? Ich müsste mir meine Stimme verstellen, glaube ich. Nee, Kuttner, pass mal auf, ich bin ein alter Mensch. So plus minus 60. Ich habe mal eine Frage. Ich bin auch ein älterer Mensch. Bitte? Ich bin auch ein älterer Mensch. Nee. Doch. Ich habe dich neulich in der Lesung gesehen, bist kein alter Mensch. Wir wollen mal reden, wie Erwachsene miteinander reden. Ja, Kuttner, pass mal auf, du hast in der letzten, am Dienstag über die La Paloma-Platte gesprochen. Richtig. Wo gibt's denn die? Das ist nämlich so etwas, was ich seit Jahren suche. Super, 25 Mal La Paloma. Bitte? 25 Mal La Paloma. Die gibt's da müsst ihr irgendwie, Plattenladen, wisst ihr? Also ich ja, kann dir den Plattenläden, die sind ja nur alles Idioten, ja? Das stimmt. Also ist keine CD, sondern eine Platte. Doch, ist eine CD. Und die ist ist eine CD und die ist bei Trikont erschienen. Wie heißt es? Trikont. Trikont. Wie drei und Kont wie Kontinente. Ja, gut. Ja, das und, ist ja Vertrieb aber oder ist, Label. Ist leider keine Platte. Nee, ist eine CD. Schon blöd. Ja, ich habe ja keinen CD-Spieler. Siehst du, der andere hatte vorhin keinen Plattenspieler, trotzdem mit so eine schicke Platte war die. Aber. Mensch, älterer Mensch, wie heißt du denn? Ich? Ja. Gisela. Ja. Also wie gesagt, ich bin auch so ein Kuttner-Fan, ja, aber ich traue mich ja nicht anzurufen. Als alter Mensch kann man das ja nicht machen. Wieso denn nicht? Naja. Ey, alte Menschen dieser Welt, schaut auf diese Sendung und ruft gefälligst an. Na echt? Ja? Man kann doch nicht immer nur mit Stimmbrüchen reden. Ja. Sondern das muss doch ein buntes Spektrum, ein Strauß bunter Stimmen werden in dieser Sendung, sich versammeln. Ja. Ein Austausch der Generationen, der Kulturen, der Völker, der Geschlechter, der Alter, der sozialen Stellungen muss hier stattfinden. Also das ist, wenn ich das von anderen höre und zuhöre, dann fange ich an laut zu lachen, ja. Weil es so nett ist, wenn du so, sagen wir mal, die deutsche Sprache, verschandelt ist nicht richtig, wenn du mit der deutschen Sprache spielst. Falte, ja, wenn ich, spielst, ja. Ja, spiele. Wie heißt denn diese Falten immer, das Japanische? Das habe ich schon wieder vergessen. Da stehen 4 junge Medienberater, mal sehen, ob die wissen, was der auf Japanisch Falten heißt. Origami, richtig. Ikebana sind also Blumensteckereien. Ja. Origami, Sprachorigami. Ähnlich wie das Gewürz Oregano, mit dem man. Ja, das stimmt, aber das schmeckt bildet sehr unterschiedlich. Ja. Gisela, denn. Kuttner, das war nur meine Frage, mehr habe ich nicht. Gisela, das war nur meine Antwort. Ja, schönen Abend noch, ja. Ja, dir auch, ruf mal wieder an. Ja, tschüss. Okay, tschüss. So Kinder, dann wollen wir jetzt doch mal irgendwie wenigstens den klassischen Feiertag, dem, der uns bevorsteht, diesem Tage, jetzt warten alle aufs Verb, gleich kommt's, Kuttner proudly presents eins der schönsten Verben der deutschen Sprache, huldigen. Und dann Ja, war lecker. Das Essen. War wirklich lecker. Ich muss noch spülen. Tja. Was haben wir jetzt? 20 vor 4? Nee, kurz Ach vor 4. Ach so, auch schon kurz vor 4? Ja. Mann. Die Zeit vergeht heute aber auch besonders schnell. Gut, dass wir noch einen Tannenbaum bekommen haben. Wo ist Jürgen? Jürgen, auf seinem Zimmer. Jürgen! Ja, warte, ja, komm rein jetzt hier. Wir wollen feiern. Was ist denn los? Ach, Scheiße. Oh, mach mal einer hier. Komm hier, mach mal du den Baum nicht. An. Nein, ich, mach mal den Baum. Ja, mach du den doch an. Soll ich den Baum anmachen? Ey, machst du jetzt den Baum an? Ja, wer denn jetzt? Mama oder ich? So ist richtig. So. Ruhe. Jetzt seid doch mal ruhig. Ich hab doch nichts gesagt. So, na, hier, pass auf. Jürgen, jetzt nimmst du die Blockflöte. Ja. Und spielst nochmal einmal hier. Auf Heinz. Und Weihnachten. Gucken, ob der Weihnachtsmann Ich will nicht spielen, ich hab echt keine Lust dazu. Ich will nicht spielen. Nee, mach, komm. Hier. Ach, du lass ihn doch, er will doch nicht. Na komm, gib her die Scheißflöte. Jürgen, spiel doch. Schön. Mann, was ist das denn für eine Scheiße? Ja, was kann ich denn dafür? Was spielst du für einen Salat zusammen? Jürgen, das war wirklich nicht gut. Oh, jetzt kommt er schon. Ach, ich bin ganz aufgeregt. Ja. Guten Tag. Ich bin der Weihnachtsmann. Ja. Ich darf mich vorstellen. Vandenberg. Angenehm. Ist meine Frau und mein Sohn. Jürgen. Ja. Hallo. Das ist ja eine nette Familie. Jürgen, sag guten Tag. Ja, hab ich doch gerade gedacht. Er hat guten Tag gesagt. So. So, ich habe jetzt Sack. Haben Sie ja sicher auch schon Geschenke mit. Ja, hier im Sack. Die meinst vielleicht schon haben. Ja, wenn es sein muss, bitteschön. Danke. Entschuldigung. Na, gefällt es Ihnen? Was ist das denn? Was denn? Ach. Eine Unterhose. Für Sie habe ich noch nichts dabei. Ohne Schlitz, Heinz. Ja, und? Erika, ohne Schlitz. Ja, ich sehe schon, ohne Schlitz, Heinz. Das ist ja ein Ding, da ist ja ein Fehler unterlaufen. Das ist ja... Wollen Sie mit Schlitz? Wollen Sie mit Schlitz haben? Jetzt hier abwiegeln? Ja, ich muss da wohl sich um... Sie wollen also mit Schlitz. Handeln. Sie wollen mit Schlitz, da müssen Sie ja vorher sagen. Das ist nicht meine Größe. Hier, haben Sie das wieder. Ja, Moment mal, Sie können ja nicht hier da annehmen oder wieder abgeben. Was ist ja angepackt? Kommt erst mal der Sohn dran. Ja, wenn Sie meinen, dass erst der Sohn dran kommen soll, hast du irgendwas in meinem goldenen Buch steht, du hättest was verbrochen letztes Jahr. Was war das denn? Ja, gewissermaßen, ich habe in der Kirche den Pastor, habe ich im Bein gebissen. Das erfahre ich jetzt erst? Ja, pass auf, da muss ich erst mal ein paar Schläge kriegen. Hören Sie mal. Tut mir leid. Moment mal. Ja, nee. Da muss ich ja schon kurz aufhören. Nee, also. Jetzt tut er halt. Sie da. Halt. Der Weihnachtsmann. Halt. Ich könnte nicht meinen Sohn hauen. Hören Sie. Komm mal her, Jürgen. Bitte mal hier. Von mir auch noch ein paar. Und von mir auch. Oh. Hier noch mal, beiß ich noch mal rein. Erika. Ich bin fertig. Haben wir noch ein Tässchen Kaffee? Ja. Also für mich Kaffee, nicht. Hack. Möchtest du noch ein Tässchen Kaffee Nein, haben? Für mich nicht. Wieso denn nicht? Ja, weil ich keinen Kaffee. Muss doch woanders hin. Ja, meinen Sie, hier unser Kaffee wäre schlecht? Habe ich nicht behauptet. Was meinen Sie eigentlich, Heinz, wo Sie hingehören? Lass einfach abziehen. Ich hab den So, mehr. Ich muss gehen. Ja, auf gut, Wiedersehen. Auf unser Fleisch. Popat. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, Thema heute ist Feiertagserfindung. 365 Tage hat das Jahr. Die wenigsten davon sind Feiertage und die, die Feiertage sind, haben ihre festen Rituale, sind durch Vorschriften bestimmt, wie sie zu begehen seien. Dem soll Widerstand geleistet werden. Ich frage euch, ob unter euch Feiertagserfinder sind, die aus den restlichen noch nicht belegten Tagen des Jahres vielleicht den ein oder anderen schönen Feiertag herzustellen verstanden haben, wenn das der Fall sein Fall sein sollte. Oder wenn es wenigstens der Fall sein sollte, dass unter euch Leute sind, die es verstehen, Feiertage kräftig zu modifizieren, so zu verändern und zu überarbeiten und umzulackieren und die Motornummer rauszufeilen, dass man sie überhaupt nicht wiedererkennt, wenn man in eine Feiertagskontrolle käme. Diese Leute also alle könnten hier anrufen unter folgender Telefonnummer. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer Vorwahl 0331 für Potsdam 74 81 110. Oder an jede andere Polizeidienststelle. Mit jeder anderen Polizeidienststelle ist es sexiest halbautomatischer Anrufbeantworter gemeint, der immer dann in Kraft tritt, wenn die Nummer hier, die eben angesagt wurde, besetzt ist. Das dürfte im Moment der Fall sein. Insofern kann man sich ausweichsweise auch an ihn wenden und dort seine Erfahrungen mit Feiertagserfindungen bzw. Feiertagsmodifikationen wenden und die in kurzer, knapper, ja, ich möchte fast sagen, konziser Form auf Band sprechen, auf das er sie dann in wunderbarer Art und Weise zusammenschneiden kann und wir sie dann am Beginn der nächsten Sendung gemeinsam hören und unsere Freude und unser Wohlgefallen daran haben. Guten Abend, wer bist du denn? Gut, ja? Ich bin gemeint, ja, ich bin der Klaus. Ja, wer sollte jetzt gemeint sein? Du müsstest doch den Unterschied gemerkt haben zwischen vorher und jetzt. Ja, es ist nicht mehr Stereo, sondern Quadro Mono. Ist jetzt Quadro und Mono? Ja, komisch, nicht? Ja. Stereo Radio und Mono Telefon. Ist Trio. Nee, Stereo Radio. Triophonie, Stereo Radio plus ein dritter Kanal. Ja gut, jetzt kommen wir nochmal zum Thema, oder? Und, sagst du mir deinen Namen nochmal? Ja, Klaus. Der Klaus, ein Doppelname. Triophonie ist doch ein schönes Thema, darüber könnte man doch auch lange reden. Ja, vielleicht nächstes Mal. Ja, warum hat die Phonie immer, ist die immer gradzahlig? Stereophonie, Quadrophonie. Während Mono ist ja Monotonie. Weil du wahrscheinlich auch zwei Ohren hast. Ach stimmt, aber ja. Da müsste man ja, bei so Quadro müsste man ja auch vier Ohren haben oder in anderen Fällen sogar Dolby Surround Ohren. Ja, vielleicht sitzen dann zwei Leute da bei Quadro. Aha, aha. Aber wenn man zu dritt Quadro hört, dann kommt auf jeden 1,333. Nun kann man ja nicht davon aussehen, dass jeder 1,333 Periode Ohren hat. Dann ist ein Schwerhöriger dabei. Weil Schwerhörigkeit gilt als 0,3 Periode? Ohr? Mann, du erzählst ja einen schönen Mist. Wir wollen mal hier aber jetzt in der Sendung nicht Mist erzählen, weil der Hörer sonst dran globt und dann kommt wieder eine durcheinander im schönen Land Brandenburg und Berlin. Genau, du wolltest doch was wissen zu dem Thema. Nicht unbedingt. Also meine Aufgabe ist es immer gewissermaßen, Neugier zu heucheln. Aha. Ja, aber man darf da, glaube ich, den Radiomoderator nicht mit dem Menschen verwechseln. Und ich sitze ja nicht als Mensch hier. Sondern nur als Moderator? Sondern als Radiomoderator. Ach so, im Doppelten. Ja, oder würdest du das immer deckungsgleich sehen? Nein. Siehste? Aber jetzt mal was anderes. Was ein anderes? Zu deinem Feiertagsthema. Sprichst du mich jetzt als Menschen oder als Moderatoren an? Als Stereotypen. Als Stereotype wäre ich nicht gerade angesprochen. Wie würdest du mich ansprechen, wenn du mich als Menschen ansprechen würdest? Vielleicht nicht ganz so freundlich. Warum denn nicht? Dann sind die Leute heutzutage so freundlich auf der Straße? Ach, da denkst du aber, nee, sind sie nicht. Aber du denkst, im Radio wird da irgendwie kräftig geheuchelt, dass sich die Balken biegen? Nicht nur im Radio, überall. Ja, aber von dir offensichtlich. Nö, nicht von mir. Von mir nicht? Ich habe ja meine Funktion klargestellt, mein Menschsein klargestellt und ganz deutlich auseinandergelegt. Während du rufst ja jetzt halbwegs als Mensch an, nehme ich mal an? Ja, denke ich doch. Siehste? Und fängst aber, weil du im Radio anrufst, an zu heucheln und auf der Straße bist du unhöflich, garstig und wenig zuvorkommend. Nein, würde ich nicht sagen. Hast du aber eben. Hast du aber eben. Wenn ich dich treffen würde, hast du gefragt. Aha. Und hast dich ausgeredet auf den allgemeinen Umgang, den Menschen miteinander pflegen? Genau. Und würdest dich diesem Diktum der Unfreundlichkeit und Widerborstigkeit sofort unterwerfen? Überhaupt nicht. Na, hast du aber dem gesagt. Ja, du hast mich gefragt, gegen dir gegenüber. Ja, mir gegenüber. Das lassen wir jetzt. Das wird mir zu unfreundlich. Jetzt sage was zum Thema und dann fliegst du raus. Okay, zu dem Thema unfreundlich. Wenn du mal einen kleinen Moment wartest. Nicht zum Thema unfreundlich, zum Thema Feiertagserfindungen. Ja, darum geht's ja. Feiertagserfindungen. Jetzt brabbelt der, sag mal, der führt Selbstgespräche oder was? Mensch, Mensch, Mensch, mit was für Leuten hat man hier zu tun am Radio? Kann man ja schier verzweifeln. Bin ja froh, dass ich Alzheimer war. Tach! Ja, warum spielst du mir jetzt Tamara Danz hier vor? Hey! Ich will jetzt nicht Tamara Danz hören. Ja, der Klaus mit einem groben Akt von Unfreundlichkeit. Zack, fliegt da raus. Tach, wer bist du da? Hallo, hier ist Stefan. Stefan, warum rufst du nicht beim halbautomatischen Anrufbeantworter zum Beispiel an? Der ist total traurig und würde sich sehr über einen Anruf von dir freuen. Und ist ganz einfach zu erreichen unter der Telefonnummer 0331 für Potsdam 721 39 32. Aber ein Kerl ist und ich stehe doch nicht auf sexy Kerl. Wie bitte? Ich will doch keinen sexy Kerl am Telefon haben. Warum denn nicht? Hältst du mich für so einen Sexmuffel? Für ausgesprochen unattraktiv und mit wenig Sexappeal ausgestattet? Nö. Mit so einem Anrufern will ich aber auch nicht telefonieren. Sondern ich würde schon lieber mit Leuten reden, die denken, Mensch, Mensch, Mensch, das ist aber ein scharfer Typ da im Radio. Na, heucheln wollen wir doch aber nicht. Nee, heucheln wollen wir nicht, sondern das sollen nur wirklich die Begeisterten anrufen. Na, die begeisterten Feiertagserfinder, denke ich. Naja, zur Not. Zur Not. Ansonsten würde es mir schon reichen, wenn mir tüchtig Mousse um die Backe geschmiert würde. Nee, du kriegst hier noch Mousse um die Backe in dem Radiosender. Überhaupt ja nicht. Na, ey, was denkst du, was ich für große Backen habe? Na, da sind aber noch etliche Stellen mousfrei. Da werden erstmal 20 Minuten Backenschmalz geschmiert, wenn der Johnny noch da ist. Nee, nee, das machen wir nicht weiter. Johnny schmiert doch nicht. Na, ach, Johnny trifft doch, tritt doch immer auf die faulen Stellen. Ich denke, Johnny war das mit den Schokoladenhänden. Der schmiert. Ja, aber doch nicht mich, sondern irgendwelche wildfremden rumkugeln. Ah. Na ja. Ja, wo er so eine nette vor sich hat. Ja, was machen wir mit dem Feiertag? Was machen wir mit dem Feiertag? Sagst du mir deinen Namen nochmal? Stefan. Stefan, was machen wir mit dem Feiertag? Was machst du mit dem Feiertag? Ist eben nicht Quatsch, finde ich. Ena? Ja, Ena ist immer Quatsch. Weil den einen Tag feierst und den anderen musst du wieder zur Arbeit rennen. Kannst du ja nicht richtig feiern. So, dass du ein Feiertagsverlängerer bist? Nein, also wir machen erstmal einen Halbfeiertag. Also so bis mittags, den Schluss, schnell einkaufen für die Feier. Ja? Dann feiern, aber richtig. Ja? Und dann noch einen Ausschlaftag. Ah ja. Na, sonst hatte der Kick Zweck nicht. Ist schon klar. Aber so generell unterwirfst du dich schon den Feiertagen, wie sie staatlich und kirchlicherseits vorgegeben sind. Überhaupt nicht. Und sagst, okay, jetzt haben die gesagt, 24. soll Weihnachten sein. Bitte, ist eben Weihnachten, schreibe ich es mir im einen Kalender. Das sind außerdem viel zu wenig Feiertage. Ja, das ist schon klar. Darum sind doch, habe ich doch gesagt, sind nur jede Menge Tage frei, aus denen man schöne Feiertage erfinden könnte. Ja, wir müssten zum Beispiel so eine Feiertage haben, wenn uns ein Komet verpasst. Das ist so ein Grund zum Feiern. So der Rausch vorbei. Ja, aber bei ab welcher Distanz denn? Nee, ohne Distanz. Also wenn man naja, nicht vorbei rauscht ja immer was. In weiter Ferne rauscht immer was vorbei. Und wenn es der Mond ist. Dann müssen wir uns über eine Distanz einigen. Genau, das denke ich auch. Ab welcher Distanz hat man Grund zu feiern? Na, machen wir mal so, dass man sie sieht. Na, sehen, ja, siehst du so Millionen von Lichtjahren weg. Na, irgendwie so ein Schweif oder irgend so was. Ach, Schweif, jetzt fangen hier nicht an, im Radio rumzuferkeln. Nee. Das war bis jetzt eine ordentliche Sendung und soll es auch weiterhin bleiben. Na, guck mal, da könnte doch aber jeder seine individuellen Kometen verpasst Feiertage machen. Naja, aber deswegen müssen wir ja nicht auf dem Schweif rumreiten. Was soll denn der Hörer denken, der, sagen wir mal, noch nicht 16 ist? Der liegt im Bett. Ah ja, denkst du, der sitzt vorm Radio und hört zu und notiert sich immer die unanständigen Worte, um sie morgen in der Schule, die werden doch morgen alle Schweif sagen. Na, ist doch okay. Na, ist nicht okay. Findest du denn, sagen wir mal, dass die Jugendsprache sich durch besondere Vornehmheit auszeichnet und zart Zurückhaltung? Nee. Nicht mehr, nee. Nee, nicht mehr, die ist schon direkt. Ja. Und jetzt hast du noch das Wort Schweif bei denen untergebracht. Echt ab, aber jetzt sagen die nicht nur geil und dummer Sack und, sondern auch Schweif. Dummer Sack sagen die gar nicht. Dummer Sack sagen, da sind sie viel zu doof, du hast recht. Würde ich sagen. Einen Feiertag erfunden hast du noch nicht, sondern würdest du nur allgemein vorschlagen, dass wenn man einen Komet vorbeigekommen ist und nicht getroffen hat, dass man dann feiert? Ja, dann machen wir einen Faultag. Dann nennen wir den Feiertag Faultag. Weil faul ist ja eigentlich die Mutter Intelligenz, weil dann könnten wir sozusagen das feiern, dass es uns gibt. Ja, schon. Sagen wir mal, es gibt ja wirklich einen personengebundenen Feiertag, der ja sehr unterschiedlich immer ausfällt, wo es keine staatliche oder kirchliche Vorschrift gibt, wann der stattzufinden hat. Nein, ich meine, ist doch aber auch. Ist der Geburtstag, ne? Da freut man sich darüber. Ich freue mich, dass ich geboren bin. Da-di-da-da-di-da-da-dam. Ja, zum Beispiel. Aber man könnte, es gibt doch zahllose Gelegenheiten im Leben, über die man sich toll freut oder zum ersten Mal ganz toll gefreut hat und die man dann jedes Jahr feiern könnte. So wird es hier noch nicht passiert. Du führst eher ein freudloses Leben, in dem es sich nicht lohnt, sich jährlich daran zu erinnern, an ein bestimmtes Ereignis, was stattgefunden hat. Ja, ich bin ja nicht so der Jahrestagfeierer. Naja, aber die Jahre kommen ja und gehen nach hinten, gehen sie und von vorne kommen sie immer. Jahr auf Jahr auf Jahr kommt auf einen zu. Und da hätte man natürlich mit Feiertagen eine schöne Gelegenheit, die gewissermaßen da Scharniere einzuschlagen, an denen sich dann Jahre tatsächlich wenden können und erlebt werden. Sozusagen rückblickend resümieren. Rückblickend resümieren, einen ordentlichen Anlass und in dem dann ein quasi neues Jahr beginnt und man auf einen Zeitpunkt hinlebt, den man selber bestimmt hat, der wichtig ist für das eigene Leben, wie die Geburt, und der sich dann im nächsten Jahr wiederholt, dass man irgendwie übers Jahr kommt. Und so die anderen Feiertage, die kann man dann eben nur so mitnehmen und hier ein bisschen Weihnachten und da ein bisschen Ostern, Pfingsten, Tag der Deutschen Einheit. Jahrestag zum Jahrestag. Noch nicht hangeln, aber dass die Jahre wie so Drehtür werden, ja, dass man in der Mitte irgendwo eben so einen Pflock einschlägt und daran lässt sich dann Jahr für Jahr lässt es sich so drehen. Ja, das bezieht sich doch aber alles auf gemessene Zeit. Das empfindet man doch ja nicht so. Ach so, du meinst, man müsste eher empfindungszeitgebundene Feiertage haben. Auf jeden Fall. Weil ja, hast du denn empfindungszeitgebundene Feiertage? Ah ja, also jeden Sommer im Urlaub. Also wenn ich da am Lagerfeuer sitze, dann ist das schon mal, also ich sitze wieder im Urlaub am Lagerfeuer. Ich meine, Feiertage haben doch aber auch den Vorteil, sagen wir so jährlich festgelegt, ja, dass man nicht warten muss. Also, dass man nicht in die Verlegenheit kommt, ach, jetzt 2 Jahre lang kein Lagerfeuer gehabt, sondern wenn man sich jetzt ein Lagerfeuertag machen würde, nein, ja, mal jedes Mal im Jahr, sagen wir mal immer am 18. Juli, ja, dann hätte man doch die Garantie, jedes Jahr ein schönes Lagerfeuer zu erleben, was man sonst möglicherweise verpasst, weil man jetzt, sagen wir mal, nach Skandinavien gefahren ist. Ja, man kann sich darüber wieder an die Empfindung halten. Und oder Gletscherspalten geht. Ja, oder man sagt, wenn man im Urlaub ist, macht man ein Lagerfeuer. Ja, aber da ist natürlich auch eine gewisse Bewusstlosigkeit und ein gewisses so kommen und labern, ladern, ludern lassen. Ja, ja? Wenn man sagt, 18. Juli, Lagerfeuertag, da muss ein schönes Lagerfeuer stattfinden. Scheiße, es ist ein Regentag, fällt schon aus. Ja, und wenn es ein Regentag ist, dann muss man sich Gedanken machen und da Grillkohlenspiritus raufgießen. Und schon wird es ein schönes Lagerfeuer. Und man wird hinterher noch stolzer sein, weil man... Grillkohlenspiritus? Wie heißt denn der? Oh. Naja, oder eben Lagerfeuerspiritus. Weiß ich was, sei jetzt nicht so pingelig. Naja. Du hast das Lagerfeuer erfunden, ich nicht. Na gut, dann machen wir ein Lagerfeuer weg und machen wir dafür was anderes. Ein Feuertag, nur einen Feuertag. Einen schönen Waldbrand legen. Nee. Und sich die Hände reinhaben. Dann haben wir wieder das Problem mit den 16-jährigen Hörern. Ach stimmt, ach, jetzt fangen die an, Waldbrände zu legen. Ei, worauf man hier im Radio immer achten muss. Jetzt sagen die schon Schweif und fangen morgen gleich an, Waldbrände zu initiieren. Und das jedes Jahr am 19. bzw. 20. Dezember findet wieder ein Waldbrand in der Region Berlin-Brandenburg statt. Zum Beispiel ein ganz blöder Jahrestag. Oh, das wäre blöd. Und man schafft natürlich damit auch Arbeitstage für die Feuerwehr. Naja, da kloppen wir uns gerade um die Tunnelbäume und dann zünden wir den Wald doch an. Ist ja Quatsch. Ja, ist auch nicht schön. Nee. Aber das kam jetzt von dir, du hast mit dem Feuer angefangen. Ja, der Feuertag an sich, also nicht als Feuerlegetag, sondern mehr als Feuerfeiertag. Also da könnte man auch die Herren in Rot einbeziehen. Also nicht als Arbeitswüte, sondern mehr... Sondern halt ein bisschen zündeln lassen. Ja, ich habe gehört, die lernen alle kochen, dann könnten die zum Beispiel kochen und feiern. Na gut, das war jetzt aber sehr ein könnte, müsste, möchte, würde Gespräch. Dem wirst du mir zustimmen. Ja. Ja, dem könnte ich dir zustimmen, könntest du jetzt sagen. Könnte ich sozusagen. Würde ich jetzt sagen an deiner Stelle. Zustimmen, müsstest du jetzt eigentlich sagen. Könnte ich, wenn ich wollte, aber dann müsste ich ja nicht, wie ich soll. Müsstig. Ja. Ja, wird richtig mystisch, die Sendung. Ich danke dir für den Anruf. Auf jeden Fall. Nicht sehr, aber ich danke dir. Auf jeden Fall. Ja, ich will ja hier nicht rumheucheln. Sonst fangen die jungen Menschen morgen gleich an, Schweif sagen, Wälder anzünden, heucheln. Ist nicht schön. Nicht schön. Okay, also, tschüss. Tschüss. Halleluja. Hallo, hallo. Hallo? Ja. Hallo, Tag, Nicole. Tag, Nicole. Ja. Mensch, du hast aber auch nicht viel Stimme mitgekriegt in deinem Leben, wa? Doch. Echt? Doch, der Telefon ist nur so leicht. Wie groß bist du, Nicole? Ja, leider sehr klein. Wie groß? 1,60. 1,60? Ja. Und die Stimme, die ist aber eigentlich größer, meinst du? Ja. Wie groß ist die ungefähr? Gibt es da irgendeine Formel? Naja, nee, wie, dass man denkt, wenn man dich jetzt an der Stimme nur hören würde und jetzt eine Größe von dir schätzen würde, welche Größe würde man da schätzen? 1,67? Nee. Nicht? Nee. Wie groß würde man deine Stimme dann schätzen? Tja. 1,70? 1,40? Ich würde sie jetzt auf 1,40 schätzen. Aber das liegt an der Telekom. Die Telekom macht Leute immer ungefähr um 25 cm kürzer. Ja, das wäre so leise, weil gut. Also hast du eine Stimme wie 1,65. Und klingst hier jetzt aber bei minus 25 wie 1,40. Bist aber in Wirklichkeit 1,60. Damit haben wir jetzt vier Zahlen genannt. Ja. Nur um die anderen mathematisch nicht so begabten Zuhörer ein bisschen zu verwirren. So, Nicole, hast du denn schon mal einen Feiertag erfunden? Ja, ich würde sagen, man sollte den Freitag zum Feiertag machen. Nee, nicht man sollte. Jetzt muss ich es hier nochmal allen Hörern ins Radiobüchlein schreiben. Hier werden hier sind keine Mann sollte, müsste, würde Anrufer gefragt, sondern wer jetzt anruft, muss schon mal einen Feiertag erfunden haben, muss einen Feiertag so verändert, verhunzt haben, dass er kaum noch wiederzuerkennen war. Ja, genau, eins von den beiden müsste. So, Nicole, müsste, würde, Freitag. Ja. Wie alt bist du denn, Nicole? 15. Da hast du ja noch das Leben noch vor dir. Ja. Ja. Könntest du dir denn vorstellen, dass in deinem Leben ein Ereignis stattfinden könnte, das vielleicht Anlass für einen jährlich zu begehenden privaten Feiertag darstellen würde? Außer Hochzeitstag und Kinderkriegen. Hm. Eher nicht. Nicole, dann hör schön weiter zu. Vielleicht kommt doch noch der ein oder andere noch nicht patentierte private Feiertagserfindung hier zutage, derer du dich dann auch bedienen könntest. Der Freitag ist eigentlich ganz günstig, weil... Ja, Freitag ist, kann man ja aber eh mal im Jahr? Oder jeden Freitag? Jede Woche einmal. Ah ja, das ist ein bisschen viel. Na wieso? Ich meine, Feiertage lohnt sich doch eigentlich nur, wenn man auch frei hat. Ja, dass man freitags immer frei hätte. Ja. Pass mal auf, das deutsche Volk arbeitet sowieso viel zu wenig. Die feiern am allermeisten und haben die kürzeste Lebensarbeitszeit. Der Deutsche soll mal lieber ein bisschen arbeiten gehen und nicht immer nur das Maul aufreißen. Stimmt's? Nee. Danke, Nicole. Tschüss. So, liebe Menschen draußen an den Radiogeräten. Ich sage nochmal die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter. 0331 für Potsdam. 721 39 32 0331 721 39 32, das ist der halbautomatische Anrufbeantworter, und nimmt eure Ansagen zu Feiertagserfindungen beziehungsweise grundlegenden Feiertagsmodifikationen entgegen. Alles klar? Ja. Kaum hat man sich mal ein bisschen Süßigkeit in den Mund gesteckt, ist die Musik zu Ende. Hallo? Hey. Red mal ein bisschen. Was willst du denn hören? Ach, redet ja gleich wieder Mist, der junge Mensch. Was denn los? Hier ist Hans-Peter. Ja. Alte Nille. Was ist mit Feiertagen hier? Ey, Peter, wo ist denn? Was denn los? Mein Scheißerchen. Wenn ihr ihn erfragt, bin ich nicht. Frag doch. Ich frage nur, wenn ich will. Und nicht auf Forderung. Hör mal auf zu essen und frag mal lieber. Ich schmeiß dich mal lieber aus und ess weiter. Kannst du gleich vergessen. Wollen wir mal sehen? Hör mal auf mit der Scheiße. Wollen wir ausprobieren? Ich probier 2-3 Stunden hier bei dir durchzukommen und jetzt bin ich drin und willst mir Arschmesser noch. Das ist richtig hart, wa? Da könnte man verzweifeln mit dem Kopf gegen die Wand laufen. Wo bin ich denn hier? Peter? Ja? Das war genau die Frage, die ich mir eben gerade gestellt habe. Kannst du dir das vorstellen? Ja. Wo bin ich denn hier? Ja, das fragt mich auch. Für Danke? Ja. Hä? Prost. Hä? Alles klar, oder was? Ja, hier schon. Und da? Jo. Na, sag mal. Ja, aber von mir aus müsste noch mehr Feiertage geben. Hallo? Bist du im Schweigen, was wir brauchen, oder was? Ey, Kuttner. Hallo. Was ist denn mit dir? Na, sag mal. Bist du tot? So mir kippt, oder was? Du. Kuttner. Du alte Sonne. Na, sag mal, was ist denn mit dir? Hallo? Wo? Hey, na, sag mal. Kriegt man eine Antwort von dir, oder was? Wo? Hallo? Hallo, was ist denn mit dir? Ey, Kuttner, was ist denn mit dir? Also, nach meiner Meinung ist das der einzig wahre Feiertag ist, aber den gibt es leider noch nicht. Aber ich hoffe, den werde ich nochmal in meinem Leben miterleben, wenn sie die Mauer wieder aufbauen würden, weißt du? Das wäre doch ein geiler Feiertag, oder? Was meinst du? Wo? Na, sag mal, willst du mal verarschen, oder was? Hey. Kuttner. Hey, was ist denn mit dir? Lebst du noch, oder was? Mich, Peter, manchmal ist das Leben total hart, wa? Ja. Da redet man rin und kriegt keine Antwort. Ja. Wie im wirklichen Leben die Sendung, oder? Ja, glaubst du auch. Ja, kennst du auch so Situationen, wo du erzählst und da kommt nichts zurück? Aha. Ja, wann hast du das letzte Mal erlebt, außer in den letzten 5 Minuten? In der Berufsschule. Gehst du auf die Berufsschule? Nee, ich war mal. Wieso hast denn du da geredet? Da hat man doch vorne einen, der quatschen muss. Nee. Du warst Lehrer? Ecke, ach nee. Doch nicht. Na, wie hast du das dann erlebt auf der Berufsschule? Naja, du musst quatschen und dann kriegst du keine Antwort. Bei welcher Gelegenheit denn? Warst du auf einer Berufsrednerschule? Ja. Ist auch nicht viel hängen geblieben, oder? Nö. Nee. Ja. Naja, aber das Wichtigste hast du gesagt, oder? Mhm. Danke dir sehr für deinen Anruf. Gut. Ja? Gut. Tschüss. Rein. Ja. Ciao. So, Kinder, ich muss es jetzt nochmal sagen, hier sollten nicht, das wäre ein toller Feiertag, sondern das ist mein tollster Feiertag, weil den habe ich mir selber erfunden. Ich habe den Gottesdienst und die dazugehörigen Rituale und festlichen Umzüge habe ich erfunden. Ich habe eine Kleiderordnung, die dazu passt, erfunden. Ich habe entsprechende Feiertagsgebäcke und Gedecke und Speisen und Getränke erfunden. Also, was wäre also schon mal einen richtigen Feiertag rundrum designed, layoutet, wie wir ja hier auch sagen, hat, der sollte hier anrufen. unter 7481 110. Mal sind jetzt rufen hier lauter an, aber man weiß ja nicht, ob die das wirklich schon mal gemacht haben, was ich da sage. Tag, wer bist du denn? Hi, ich bin Marc. Hi, Marc. Hast du denn schon mal einen Feiertag erfunden? Ja, ich habe ein Problem mit deinem Nee, ich will kein Problem haben. Probleme, die behalte alle schön selber. Das Problem ist, man müsste sich eigentlich in jeder Woche so einen... Gleich wieder einen Satz mitmachen müsste. Ja, ich meine, ich habe. Ey, dieses Scheißleben ist wirklich mit guten Vorsätzen tapeziert. Um jedem von guten Vorsätzen und bösen guten Vorsätzlern. Also aber dass mal irgendwo was passiert, ist nicht in Sicht. Na doch, klar, ich feiere einmal die Woche 300 Jahre Donnerstag. Wieso denn erst 300 Jahre? Wieso soll denn der Donnerstag erst 300 Jahre alt sein? Weil ich dieses Jahr erst angefangen habe. Und ab 300 Jahre, denke ich, ist erst ein Feiertag richtig. Das muss schon ein bisschen alt sein. Aber zu alt auch nicht, weil dann ist es schon wieder out. Aber ein wöchentlicher Feiertag ist doch auch Unsinn. Das ist doch dann genauso öde wie Sonntag. Nö, dann hast du aber doch... Ach. Guck mal, ich bin Student, ich habe nicht so viel zu tun am Freitag. Ich kann Donnerstagabend mit mir hinsetzen, mein Bier. Na, du wirst doch mir nicht einreden wollen, dass du jetzt den Rest deines Lebens jeden Donnerstag verfeiern wirst. Sondern wenn du dann erstmal bei der Deutschen Bank hinterm Schalter stehst, dann hast du am Donnerstag langen Öffnungstag und dann kommst du um 19 Uhr oder 20 Uhr nach Hause. Wenn bis dahin nicht nur die Ladenschluss, die Öffnungszeiten verändert sind. Nee, ich glaube, dann kannst du mir einen Strick geben, wenn du mich da findest. Naja, lass es die Berliner Volksbank sein. Auch nicht, nee, kein bisschen. Ah, jetzt sagst du jetzt. Ja, doch. Bist du dir sicher, dass du den Donnerstag in 5 Jahren noch so feiern wirst, wie jetzt in deinem Ludrien-Lotrien-Studentenleben? Nee, bist du dir nicht, wenn du ehrlich bist. Und ich bin es mir, weiß Gott, auch nicht. Na, ich bin sicher, dass ich in 5 Jahren noch studiere, deshalb. In 10 Jahren. Gut, sag nicht so eine Zahlen. Daran muss man aber denken. Du hast gerade 300 Jahre gesagt. Naja, nächstes Jahr ist 301. Ja. Und dann geht Mensch, das war nicht sehr überzeugend. Ich werd jetzt mal die Radikalkeule machen. Ich werde dich rausschmeißen und werde alle anderen auch alle rausschmeißen. Das wird ein Feiertag für mich. Das ist unverantwortlich. Das ist verantwortlich. Das ist Verantwortung dem Hörer gegenüber. Du hast jetzt in einer anderen Leitung einen jungen Einstein. Der erfindet den genialsten Feiertag. Einstein konnte sich ja offensichtlich in seiner Genialität auch kurz fassen und präzise formulieren. E gleich M mal C Quadrat. War so ein Satz, auf den würde ich ja gerne mal warten hier in der Sendung. Ja, der hat doch aber nicht gesagt, E gleich eigentlich, müsste eigentlich M mal C Quadrat sein. Ja, das kann man doch. Man müsste gesprochen, ich habe ja gesagt, dass ich voll praktiziere. Naja, ist so aber. Aber das entbehrt ja irgendwie der Eleganz, die Einsteinsche Gleichung hat. Dem wirst du wohl zustimmen müssen. Ja, da hast du wohl recht. Okay, dann nicht danke gerne recht, aber dir für deine Einsicht. Tschüss. Okay, ciao. So, liebe junge Menschen, ich sag's nochmal. Ich sag jetzt erst nochmal die Telefonnummer 7481110 in Potsdam, 7481110. Ja, ich kann das auch schicker machen. Bitte. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch. Na, gleich ist schick, wa, oder? 0331 in Potsdam, 7481110. So, und jetzt wird hier von mir Hardcore unerbittlich böse, aber präzise weiter telefoniert. Guten Tag, wer bist du? Mensch, ich bin der Paul, hallo, ich bin ja so aufgeregt. Paul, ja, sei aufgeregt. Hast du nachgedacht? Ja, logisch. Eine gute Voraussetzung. Und hast du auch schon mal einen Feiertag erfunden? Was heißt hier erfunden? Das Leben hat einen erfunden. Ich habe am 12. November eines jeden Jahres einen zweiten Geburtstag. Am was? Am 12. November jeden Jahres? Ja. Ja, das ist aber kein Feiertag, den du erfunden hättest. Die waren nämlich ausgenommen. Persönliche Feiertage derart wie Eigengeburt, Geburt der Kinder, Hochzeitstag. Nee, das ist der zweite Geburtstag. Weil vor 5 Jahren bin ich da mal vor den Zug gefahren und habe das überlebt mit meiner Tochter. Und diesen Tag feiern wir jedes Jahr. Ach Gott, da seid ihr mit dem Auto in den Zug gefahren? Ja, der Zug hat uns die Vorfahrt genommen, der kam von links. Eieiei. Wie macht man denn? Da sind doch immer so eine roten Stangen davor, so eine rot-weißen. Da nicht? Und dann bist du da voll rufgefahren? Ja, genau. Wir sind uns also begegnet und ich habe die Begegnung also gut überstanden, sag ich mal so. Ja, der Zug auch, nehme ich an. Ja, denke ich. Ja. Eieiei, da kriegt man aber einen Schreck, oder? Oh ja. Das passiert ja auch nicht jeden Tag. Nee, glücklicherweise. Ja. Und ich denke, das ist schon ein Grund, einen Feiertag zu zelebrieren, ne? Ja, und wie feiert er denn? Setzt euch immer schön ins Auto, oder was? Mit Sicherheit nicht. Nee, oder mit so einer Bahncard zum 30-Mark-Ticket ein bisschen in der Gegend rumkutschieren? Das wäre ein Beitrag, muss ich mal drüber nachdenken. Ja? Mhm. Na, man muss es doch aber auch würdig begehen. Ja, klar, Töchterchen und ich, wir machen da einen ganz besonderen Tag draus. Und was macht ihr dann da? Ja, wir gehen jedes Jahr bestimmt ein andermal. Dieses Jahr waren wir so ein bisschen im Theater und schön essen und freuen uns, dass wir noch am Leben sind. Ah ja, also ihr versucht dann aus dem Feiertag einfach einen typischen schönen Lebenstag zu machen. Ja, genau. Ach, das ist nicht schlecht. Dass man einfach an dem Tag immer noch mal ganz bewusst die schönen Seiten des Lebens an sich genießt. Richtig. Ohne feste Vorschriften. Richtig, weil es hätte ja auch anders kommen können. Stimmt. Anna, da hast du aber echt ziemlich allen Grund zu feiern. Das finde ich auch. Und dieses Jahr hatte mein Arbeitgeber Glück, weil es war ein Sonntag oder ein Sonnabend. Ansonsten arbeite ich da auch nicht. Ach, dann nimmst du dann immer richtig Urlaub? Nee, Urlaub nicht. Also meine Arbeitgeber akzeptieren immer diesen Tag, weil die finden es auch ganz klasse, dass ich nur da bin. Ach, wo arbeitest du denn so? Ja. Kann man sagen, dass also einfach das ist einfach um mal eine Stelle anzupreisen, die Sinn für zweite Geburtstage hat? Denke ich schon, ja. Also ja. Ich habe dann sehr kulanten Arbeit. Kann man das etwas präziser beschreiben? Ich mache Ladenbau. Ladenbau? Ja. Ladenbau? Was ist ein Ladenbau? Da baut man so Läden, Einkaufsläden? Ja, zum Beispiel, ja. Aber richtig so große, nicht so kleine Kaufmannsläden. Ach, die kleinen sind doch viel schöner, die sind doch viel spannender. Hast du denn deiner Tochter auch schon mal so einen schicken, kleinen Kaufmannsladen gebaut? Früher, als er noch klein war, ja. Hast du wirklich gemacht? Ja, klar. Und was war das für ein Kaufmannsladen, ein Lebensmitteleinkaufsladen oder ein schönes Schuhgeschäft? Ja, gemischt waren, ne, aus Sperrholz. Gemischt waren, was man so Kolonialwaren nannte früher. Mit Lakritzstangen und so und Lutschern. Und ach, da hast du ganz kleine Lutscher gemacht? Nee. Nee, große waren ja lieber, weil die kann man da besser verkaufen. Ne? Ah ja, da sind ja die Kinder oft sehr materialistisch eingestellt. Gibt's denn den schicken Laden noch? Nee. Ach. Die hat das Zeitliche gesehen. Oh, das aber schade. Bin ich auch, ja. Das war doch wahrscheinlich so eine Art fast Gesellenstück. Ach nee, so doll war er nicht. Sag ich mal, ich bin da mehr ein theoretischer Typ. Ach so, ich hab mir wirklich Mühe gegeben. Du hast ja so erkennen, als hast ja eine technische Zeichnung geschenkt. Nee, ich habe dich da so wirklich versucht, aber die Winkel waren nicht ganz 90 und naja. Wie alt ist deine Tochter jetzt? Die ist 12,5. Ah ja. Und du, wie alt bist du? Ich bin 44. Wenn du sag jetzt nicht. Nein, ich sage ja nicht. Bloß dann ist ja, sagen wir mal, der Eisenbahn von der Schippe gesprungen, warst du 39. Ja. Also schon richtig bei vollem Bewusstsein, richtig erwachsen. Ja, oder auch schon nicht mehr, ne? Auf dem Weg nach unten oder so. Ach schon, was? Hast du dich schon fast, also dachtest du irgendwie, sag ich, schon so bis zu den Knöcheln im Sarg? Nee. Ja, begegnet doch mal so einem Eisenschwein mit dem Bart. Ja, dann schon, ja, ja. Nee, aber ich meine jetzt so von deinem Alter her, 39, ach, da hast du dich noch nicht so gefühlt, dass du dachtest, ach, langsam kannst du zu Ende gehen, hab alles schon erlebt. So manche sagen, ich fühle mich heute noch wie 17. Sagen andere von dir oder sagst du selber von dir? Ja, manchmal, ich selber manchmal andere, wie das halt so ist, ne? Ja, benimm dich aber nicht wie ein 17-Jähriger. Ach, manchmal schon, ne? Da träumst du doch auch von, oder? Wie wollen wir jetzt hier nicht persönlich werden? Ja, genau. Kürzen wir es mal weg. Ne? Okay. Dann danke ich dir für deinen Anruf. Dankeschön. Grüß die Tochter schön. Mach ich. Tschüss. Tschüss. Hi, wer bist denn du da? Hier ist Franziska. Franziska, meine erste Frage an dich ist, hast du nachgedacht? Naja, weiß nicht. Über was nachgedacht? Na sag mal, wie fängt denn das Gespräch hier an? Wieso? Denkst du, dass man hier völlig ohne Nachdenken einfach so anrufen kann und dann quasselt man da so rum, was einem gerade in den Sinn kommt und durch den Kopf schießt? Die ganze Zeit? Nee, ich nicht. Ich versuche hier sehr konzentriert und in klarer Art und Weise, dass es dem Hörer vorm Radio auch in leicht fasslicher Art rezipiert werden kann, wenn ich mal das an der Stelle einflechten darf, hier ein Thema zu entwickeln und zu entfalten und in logischer Art und Weise darzustellen. Und das Thema lautet Feiertagserfindungen. Franziska, nachgedacht hast du nicht? Hast du schon mal einen Feiertag erfunden? Ja. Einen Feiertag, den du regelmäßig Jahr für Jahr begehst? Ja, Freitag der 13., aber der ist mehrmals im Jahr. Das ist aber kein erfundener Feiertag. Doch, von mir ist er erfunden. Wieso? Wie sieht denn das aus? Naja, weiß ich nicht. Ja, kann ich abgammeln. Wieso kannst du abgammeln? Naja. Abgammeln hältst du für einen Feiertag? Ja. Und die irgendwie diese Gammler sind dann irgendwie besonders feierintensive Leute? Ist doch Quatsch. Feiern ist doch eine Herausforderung. Feiern ist doch eine konstruktive Leistung. Dazu muss man doch was machen. Was soll ich denn da machen? Ja, genau, das ist es. Nicht rumlungern. Rumlungern ist was anderes, das ist nicht feiern. Franziska, ich muss mich hier mit einem Stirnrunzeln und einem leichten Tadel im Blick von dir verabschieden. Ja, mach doch. Tschüss, Franziska. Und tschüss. Das war aber nicht schön, muss ich ja mal sagen. Tag, wer bist denn du da? Ja. Ja, Tag. Hi. Hi. Erik. Hast du nachgedacht, Erik? Ich hab nachgedacht. Worüber hast du nachgedacht? Über einen Feiertag. Nicht über einen... Den wir designt haben. Du hast einen Feiertag designt? Nee, wir, also ein paar Freunde und so. Aha. Und wie lange feiert ihr den Feiertag schon? Wann habt ihr den designt? Na, vor einem Jahr. Oh Mann, da habt ihr aber volle Ding Erfahrung. Und, wie sah das aus? Na, da haben wir uns so vormittags haben wir uns getroffen und dann fing es an, den zu designen. Ja, und? Weiter? Naja, wir haben uns da halt so... Ja, aber eigentlich ein freundliches Gelagere. Das ging dann bis nachts tief rein. Also du meinst irgendwie Birne vollknallen hat was mit Feiertagsdesign zu tun? Naja, weil... Und das im Alter von 15? Nicht ganz. Ja, das schöne Taschengeld in die Tankstelle getragen. Und wahrscheinlich war doch Büchsenbier. Also... Wahrscheinlich war doch Büchsenbier, oder? Ach Quatsch, kein Bier, kein Alkohol. Na, was denn? Naja, also... Es war recht freundlich und ab und zu war es doch in Ordnung, also würde ich sagen. Was war das? Na, so ab und zu halt. Kleines Zigaretten geraucht. Hast du ein Problem? Bist du irgendwie verklemmt? Also, das kann man nicht so genau sagen, weil das ist eigentlich illegal. Du meinst kiffen? Ja. Jei, jetzt komme ich mir aber auch vor wie ein Verbrecher und schwere Nöter gleichzeitig, weil ich hier im Radio einfach kiffen sagen kann. Ich kann das auch sagen. Ich hab's ja schon mal jemanden gesehen, der gekifft hat. Nein. Ja, echt, der so richtig gekifft hat. Nee, hier. Toll, wa? Was ich für ein Hecht bin. Nicht schlecht. Mensch. Rumlungern, kiffen, hältst du für einen Feiertag? Naja, das machen wir ja so einmal im Jahr so dann. Immer im Jahr. Ey, ich kenn Leute, die kiffen zweimal im Jahr. Du wirst es nicht glauben, ja? Und ohne, dass die eine besonders fliehende Stirn und buschige Augenbrauen und ein vorgeschobenes Kinn hätten. Also wie jetzt die Rastas, die Rastafaris. Nee, wie die Nein, wie eine Verbrecherphysiognomie auszusehen pflegt. Ich danke dir für deinen Anruf. Kinn und dicke Augenbrauen. Doch, fliehendes Kinn, buschige Augenbrauen, breiten Nasensattel, starke, große, tierische Gebiss und vorstehendes Kinn. Ach Quatsch. Ja. Schmales Gesicht mit dicken Ohren. Ja, jemand zum Spiegel nochmal, ob meine Beschreibung nicht auf dich zutrifft. Auf so einen Verbrecher, der wagt zu kiffen. Ich danke dir für deinen Anruf. Tschüss. Tag, wer bist du? Ich bin Danny. Danny. Ja. Hast du nachgedacht? Na ja, so. Regelmäßig eigentlich. Deine Beschreibung passt voll auf Weigel. Ist dir mal aufgefallen? Nee, stimmt nicht. Der hat keine fliehende Stirn und vorstehendes Kinn. Kinder, ihr könnt euch ja nicht nur an den Augenbrauen festmachen. Dann könntet ihr Brezhnev sein. Naja. So, sag mal, du hast schon mal einen Feiertag erfunden? Ja. Den du auch jedes Jahr begehst? Na, jedes Jahr nicht unbedingt. Das ist ein inspirative Feiertag. Dann ist es aber auch kein ordentlicher Feiertag. Natürlich. Wieso? Das ist der anarcho-inspirative Feiertag. Und der lässt sich nicht einhängen durch Zeit oder... Der einfach, wenn es dir in Sinn kommt, denn... Dann weißt du, wie man sowas woanders nennt oder wie Mediziner das nennen? Nee. Quartalssäufer nennen die sowas. Ja? Man kann natürlich auch anarcho-inspirativer Feiertag dazu sagen, aber eigentlich geht es um das eine, in unregelmäßigen Abständen sich die Birne so zuzuknallen, dass man mindestens für den nächsten Tag außer Verkehr gezogen ist. Stimmt's? Ja, stimmt. Nee, stimmt nicht. Stimmt doch. Nee, ich finde Leute, die saufen, sind stumpf. Werden stumpf. Ja, kann man auch sagen. Ja. Ja, ich quarze auch lieber hin, muss ich zugeben. Aber das mache ich dann auch nicht an diesem Tag unbedingt. Mensch, Kinder, mit was für verruchenden Leuten habe ich das hier wieder in der Sendung zu tun? Ja, Köttner, du bist der absolute Magnet. Ich komme ja richtig. Kriminelle Elemente. Ja, ich komme ja richtig, richtig verworfen vor hier. Horrido. Mann. Dass ich mit so einem mal sprechen darf. Na, ist doch schön. Nicht schlecht. Ich danke dir für deinen anarcho-innovativen Anruf hier. Ja, hat dir nicht so gefallen, wa? Ah doch, ich war hin und weggerissen. Komm, jetzt liegst du aber. Okay, tschüss. Mach's gut, ciao. Ich werde mal wieder... Erstmal wieder ein bisschen Husten weg. Ja, hier sitzt kein Roboter im Studio, hier sitzt ein Mensch, der ab und an auch mal husten muss und aber auch schicke Platten spielt. Eine Platte, die ich jetzt spielen werde, die so schick aussieht, sieht sich extrem gut anhört und für billige Spottbillige 20 Mark in der Galerie Weißer Elefant zu hören ist. Da findet nämlich gerade eine Ausstellung der Lipok Sisters statt Lipok Brothers, muss man sagen. Und wer den Namen Lipok hört und ab und an mal immer auch gerne Musik hört, wird Ornament und Verbrechen kennen. Das ist, glaube ich, der, kann man so sagen, treibende Kern dieses wunderbaren Ensembles. Und die beiden Lipoks haben mit Stefan Schneider zusammen eine sehr, sehr schöne Platte gemacht, die heißt To Rococo Rot, was immer das bedeuten mag. Ist nur in einer ganz kleinen Auflage, eigentlich nicht im Plattenladen, sondern in der Galerie Weißer Elefant in der Almstadtstraße in Berlin Mitte zu erhalten. Sieht gut aus und hört sich gut an und das Schicke dabei ist, dass man die auch gleichzeitig auf zwei Geschwindigkeiten abspielen kann. Entweder auf 33, die schweren Jahre von 33 bis 45 oder eben auch auf 45. Ich spiele jetzt von einer... Und die Seiten sind auch nicht nummeriert, sondern die eine ist die Mausseite, weil da eine wunderbare Mickey Maus zu sehen ist. Die andere ist die Taschenseite, auf der eine wunderbare Rotkreuz-Erste-Hilfe-Tasche zu sehen ist. Das ist überhaupt sehr schön designt und gestaltet, die Platte, weil auf dieser Platte aufgedruckt ist quasi ein Foto einer schmutzigen Platte. Das heißt, dass die Platte selbst im Originalzustand extrem schmutzig aussieht und man immer wie ein Verrückter darauf rumrubbelt, um die Asche beziehungsweise Staubteilchen zu entfernen, die aber ja nicht zu entfernen gehen, weise zur Platte gehören. Und wie sich das Ganze anhört, davon kann man sich jetzt überzeugen. Der Song selbst heißt Süße Küche in 33 gespielt. Den nächsten nachher werden wir in 45 hören. So, Kinder, das war's. Hier werden wir jetzt mal noch ein bisschen, da fängt der nächste Titel an, dann werden wir jetzt mal noch ein bisschen weiter telefonieren. Ach, ist eigentlich schicker Hintergrund hier. Hm? Tag, wer bist denn du? Ich bin Peter. Tag, Peter. Hast du denn einen Feiertag erfunden? Na, nicht ich, eine Gruppe von Leuten. Und, wie sieht der aus? War ja, gerade kein feststehender Feiertag für alle. Es war Ach, ein Tag in einem Club, der nannte sich der griechische Tag. Wir hatten noch mal einen französischen Tag, mal einen skandinavischen Tag, haben vielleicht vorhin mal einen italienischen Tag, vielleicht gehen wir auch mal nach Afrika. Das sind so Feiern, die sind aber nicht feststehend und nicht für alle. Und wo feiert ihr denn da immer? Na, in dem Club, und es war Sommer, wir waren auf einer Terrasse, hatten Stühle und Tische hingestellt. Und worin besteht das Griechische? Im Ouzo? Nee, Alkohol gab's nicht. Sondern Schafskäse? Na, Gyros haben wir gegessen. Wir haben uns Rezepte besorgt. Ja. Haben gemeinsam gekocht. Aber so ein richtig regelmäßiger Feiertag ist es leider nicht. Nee, das ist kein regelmäßiger Feiertag. Was für ein Club ist denn das? Der heißt Manet Club in Hohenschönhausen. Ist eine psychosoziale Kontakt- und Begegnungsstätte. Manet? Aber, bitte? Manet? Ja, nach Edouard Manet. Ah ja. Nach Edouard Manet. Ja, aber wie kommt man denn darauf, um danach einen Club zu benennen? Wir waren früher mal in der Manetstraße und wollten den Namen beibehalten. Ah ja. Ja, so ein bisschen Trägheit in der Namensfindung. Und welche Aufgabe hat so eine psychosoziale Kontaktgruppe? Na, so ein bisschen Einsamkeit zu vertreiben und Angebote zu machen. Ach na, da könnte man doch so eine Feiern, aber so eine Art von Feiern eigentlich öfter machen als einmal im Jahr. Die sind doch öfter. Wir hatten in dem einen Jahr hatten wir drei solche Feiern. Ach so. Griechisch und skandinavisch. Ja. Bloß nicht jeden Tag und auch nicht so ganz feststehend. Das muss ja geplant werden, da müssen Ideen gesammelt werden. Hm. Wenn ihr jetzt so Feiern erfindet, wie geht ihr denn um mit den normalen Feiertagen, die man so zur Verfügung hat? Also zum Beispiel Weihnachten. Ja, wir hatten auch heute eine Weihnachtsfeier. Ah ja. Ja, und aber wenn die Weihnachten... Ja, überlegen wir uns eben auch, wie man das eben so machen kann, dass es für alle Freude macht. Und ja, aber wenn jetzt euer Club, jetzt die Funktion hat, Einsamkeit zu vertreiben, ja, dann ist doch die Einsamkeit wahrscheinlich am 24. zu eigentlich Weihnachten am allergrößten. Ja, es wird doch so sein. Auch bei mir, ja. Ja, aber warum feiert ihr da nicht am 24. Weihnachten? Ja, der ist ja nicht geöffnet. Das ist ja ein Club, der mit bezahlten Leuten funktioniert. Und na, vielleicht können die euch mal den Schlüssel geben. Ja, das haben sie noch nicht bisher drauf gehabt. Ach, na, das ist doch aber eine Schweinerei. Die sitzen zu Hause, feiern schön Weihnachten. Und, ja, und die Leute, die eigentlich in den Club gehen, um keine Einsamkeit zu haben, müssen dann gerade zu Weihnachten, was ja einer der einsamsten und ausschließendsten Feiertage überhaupt ist, dann alleine zu Hause sitzen. Nicht ganz so. Also in diesem Club ist es so, zum Beispiel ein anderer Club von dem gleichen Verein hat am 24. auf, in Schöneberg allerdings. Ach so. Ja. Andererseits, warum muss man also sowas... Die teilen sich das schon ein bisschen auf und ja, das Mögliche. Sag mal, aber warum muss man sowas überhaupt in einem Club machen? Wenn ihr jetzt da mehrere Leute seid, die vielleicht hin und wieder unter Einsamkeit leiden, das ist ja so, ne? Ja. Wie viel seid ihr da? Wie groß ist denn die Gruppe? Das ist keine feststehende Gruppe. Manchmal sind 20, manchmal nur 10. Ja. Heute waren es 25. Ja. Warum lädst du nicht einfach mal vielleicht 6 oder 7 Nette ein zum 24.? Ja, das ist schwierig. Da braucht man Geld, um ein bisschen was zu kaufen. Und na, kann vielleicht was mitbringen. Kann doch jeder was mitbringen, ein bisschen. Was machst du denn am 24.? Am 24. Was machst du am 24.? Ich bin mit meiner Familie und verteile Geschenke. Ach so. Ja. So, dass es dir dann doch auch ja nicht so passen würde. Es würde mir schon passen, am 24. in einer schönen Runde zusammenzusitzen. Würde ich mir schon sehr wünschen. Na, dann mach das doch, lad die doch ein. Nee, so geht das nicht. Klar geht das so. Nee. Anders geht das nicht, das ist das Problem. Nee, das... Ey, das geht nicht über... Da ist so viel Trennendes zwischen den Leuten, auch in so einem Club, auch wenn da unter einer Glocke und unter einem Dach da vieles zusammenkommt, aber dann für nähere Kontakte ist es schwierig. Naja, was heißt nähere Kontakte? Einfach mal so ein bisschen Weihnachten feiern. Man muss ja, Geschenke kann man sagen, müssen ja nicht sein. Sondern das einer bringt Kartoffelsalat mit und der andere kümmert sich um die Wiener Würstchen. Ja, ja. Ja? Und dann einer noch ein bisschen um Kaffee und einer noch um Spekulatius und einer Kerzen. Gut, na, darf ich noch was anderes sagen? Ja. Ich habe ja nachgedacht beim Zuhören deiner Sendung und da hatte ich noch einen Einfall für eine Feier. Ja? Vielleicht finden wir mal für Nicht-Radfahrer und Nicht-Autofahrer feiern, wenn die BVG keinen Schienenersatzverkehr hat. Da treffen wir uns alle am Hackischen Markt, wandern in Montbijou-Park, da spielt eine Liveband, vielleicht im Sommer, benutzen das Planschbecken und so weiter. Wenn die BVG keinen Schienenersatzverkehr hat? Ja. Na, das fällt, das ist ja ein Feiertag, den man höchstens alle 10 Jahre begehen könnte, oder? Ich danke dir für deinen Anruf. Ja. Ja? Und wünsche dir trotz allem schöne Weihnachten. Ey, vielleicht lad dir doch vielleicht wenigstens doch ein paar Nette ein. Sag mal, von 25 Leuten, da wird es doch 3 oder 4 richtig, auch richtig Nette geben, oder? Die man schon, die man schon unterhalb der Fluchtdistanz auf sich zukommen lassen kann. Ist schwierig, Gunnar, ist schwierig. Echt? Ja, ja. Mann, oh Mann, aber vielleicht ist auch gerade, sagen wir, so eine Art von Feier, würde die helfen, genau das abzubauen, was du da beklagst, dass man sich doch nicht so grün ist immer. Ja, vielleicht. Ey, versuch das mal. Ja, ich bin dran, das zu versuchen. Versuch macht klug. Ja, richtig. Ja? Ja, ob es am 24. schon klappt, weiß ich nicht, aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Richtig. Okay, und ruf dann wieder an und sag, wie es war, ja? Ja, klar. Ja, schöne, super Party gewesen. Zum Schluss noch Polonaise und alles. Okay, tschüss. Tschüss. So, dann haben wir jetzt hier, Mensch, hier im Hintergrund laufen immer noch Robert Lippock und Ronald Lippock und Stefan Schneider. Eine sehr, sehr schöne Platte und eine Platte, die auch gut anzuhören ist, was ja sich anbietet bei Platten. Wen haben wir denn da? Hey, wer bist denn du da? Ja, hallo. Tag. Tag. Leonid Iljitsch. Ja, du hast nicht besonders lange nachgedacht, nehme ich an. Hallo? Ja. Ja, gibt so Gespräche, wa? Die haben es in sich, du. Bon. Ja. Na, dann will ich das mal auch mit dem. Mit einem, sagen wir mal, mit einem. Ja? Ben. Tschüss. Ah, das ist aber unhöflich. Ja sagen ist ja okay, aber nicht Tschüss sagen ist nicht fein. Gefällt mir ja nicht. Tag, wer bist denn du? Susanne. Hey, Susanne. Und zwar, also ich hab. Du rufst wieder zu einer ungünstigen Zeit an? Wir haben nur 2,5 Minuten, die wir miteinander telefonieren können? Ja, vielleicht kannst du ja danach dann noch. Hast du denn schon mal einen Feiertag überhaupt erfunden, Susanne? Ja, kann ich dir sogar eine Gleichung sagen. Ja, sag mal. Geburtstag minus 9 Monate, gleich Entstehungstag. Entstehungstag feierst du? Naja, noch nicht. Ich habe mir erst vor kurzem ausgedacht. Da bin ich erst vor kurzem drauf gekommen und jetzt überlege ich mir, wie ich mir jetzt. Und wie willst du denn den Entstehungstag feiern? Solltet ihr eine Sexparty werden? Was ja durchaus angemessen wäre. Ja, wäre angemessen, aber da fehlt dann immer noch. Naja, den findet man ja vielleicht, oder? Ja, aber nur vielleicht. Naja, für, sagen wir mal, man hat ja ein Jahr immer Zeit zu suchen für einen geeigneten Kandidaten für eine, sagen wir mal, so eine Art Sexparty. Der muss ja dann nicht gleich Verlobter werden. Ah ja. Oder? Müsste schon, oder? Ja, doch, ist eigentlich besser. Ja? Ja. Na, naja, das ist ja auch nicht mehr, das wird mal eine Sexparty. Ja, naja, gut. Naja, aber einen schönen Abend zu zweit. Das wäre jetzt die einzige Möglichkeit, einen schönen Abend zu zweit draus zu machen. Oder wie könntest du dir den vorstellen, den Entstehungsfeiertag? Du könntest ja auch, sagen wir mal, 2 Menschen einladen, die nicht wenig damit zu tun haben. Also meinst du meine Eltern? Ich meine deine Eltern. Naja, aber die habe ich ja jeden Tag und da brauche ich die ja nicht extra einladen. Naja, ich nehme an, ihr feiert auch Weihnachten zusammen und trotzdem hast du sie jeden Tag. Ja, schon. Naja, ja. Das ist ja Fest der Familie. Und nun, man muss ja sagen, für Weihnachten, dafür können sie ja nichts, aber für den Entstehungstag, da haben sie ja doch ihr Schärflein dazu beigetragen. Ja. Ja? Aber insofern wäre das auch ein Tag, an dem du ihnen durchaus danken könntest. Naja, ja, hast du recht. Aber das war mal ganz ja, und toll. Dir außerdem vielleicht noch ein Brüderchen wünschen. Oh Gott, nicht noch ein. Das war trotzdem ganz interessant, also wie ich da drauf gekommen bin, mal zurückzurechnen. Ich meine, normalerweise ist es ja nicht so, dass sich deine Eltern an den Tag erinnern können. Da habe ich mal so überlegt, also... Kannst du dich auch nicht an den Tag erinnern. Ja, aber meine Eltern, ich kann sie ja fragen. Ja. Also pass auf, mein Onkel, der ist Weihnachten geboren. Und da gibt es so diesen Spruch, wer Ostern mit Eiern spielt, hat Weihnachten die Bescherung. Ja. Also habe ich mir überlegt, warum meine Großeltern Ostern... Naja, miteinander. Naja, dann habe ich so berechnet, dass es ungefähr Kriegszeit gewesen ist. Und da war wohl so die Zeit, wo mein Opa gerade mal auf Urlaub oder so war. Ja. So, dann habe ich berechnet, dass mein... War vielleicht gerade Führergeburtstag? Nee. Dann habe ich berechnet, dass mein Vater ist zum Beispiel zwischen Weihnachten und Silvester geboren. Entstanden. Ich bin Pfingstmontag. Und mein Bruder, das ist auch ein ganz scharf... Also der ist am... Da, wo früher gab es immer diese Sportfeste. Ja, du bist... Da ist mein Bruder entstanden. Ach, ihr seid alle um irgendwelche Feiertage rum entstanden? Nee, meine große Schwester, die ist zum Beispiel entstanden, das war der Abend, bevor mein Vater zur Armee musste. Ach, das heißt, es mussten immer besonders singuläre Ereignisse herhalten, um den jeweils ehelichen Pflichten nachzukommen. Da kann sich meine Mutter noch besonders gut dran erinnern. Ah ja, ansonsten sieht es ja da nicht so gut aus, muss ich ja mal sagen. Doch, also die hat gesagt... Ja? Dass es also so früher öfter gemacht haben als jetzt, ist ja irgendwo naheliegend. Ja. Aber dass an die Daten war halt, naja, da wusste halt noch genau Bescheid, so wie sie auch nicht. Gut, Susanne, ich danke dir für deinen Anruf. Jetzt müssen nämlich aber gleich die Nachrichten kommen. Tschüss erstmal und jetzt spiele ich einfach, was ich so häufig nicht mache, einen Song, den ich vorhin schon gespielt habe, gleich nochmal und der möglicherweise ein bisschen auch was mit Entstehungsgeschichte von jungen Menschen zu tun hat. Nochmal Stereo Total. Ach, so eine schicke Platte. Ich habe sie mir erst heute gekauft. Doppelpunkt, der Junge macht mir Kummer. Ich möchte Punkt, Punkt, Punkt, dass er mir sagt, Gänsefüßchen, bitte komm mit zu mir. Ja, wann denn? Fragezeichen, heute um Punkt 4. Oh, oh, Ausrufezeichen, es wäre so schön. Ausruf, Ausrufezeichen, Klammer auf, Klammer zu. Oh, oh, Ausrufezeichen, es wäre so schön. Ich in deinen Armen, Gänsefüßchen und Punkt. Heute um Punkt 4, Semikolon, seh ich dich. Du wirst mich abholen, dann machen wir Bindestrich. Du sagst zu mir, Gänsefüßchen, bitte komm mit zu mir. Wozu denn? Fragezeichen, es liegt allein an dir. Oh, oh, Ausrufezeichen, es wäre so schön. Ausruf, Ausrufezeichen, Klammer auf, Klammer zu. Oh, oh, Ausrufezeichen, es wäre so schön. Ich in deinen Armen, Gänsefüßchen und Punkt. Klammer auf, Klammer zu. Oh, oh, Ausrufezeichen, es wäre so schön. Ich in deinen Armen, Gänsefüßchen und Punkt. Gänsefüßchen und Punkt, Punkt, Punkt. Das war eben Stereo Total. Jetzt ist es 0 Uhr und 32 und der, der jetzt kommt, heißt Gerald Kötter-Heinrich. Die, die eben waren, haben Musik gemacht und er wird jetzt gleich Nachrichten vorlesen. Fritz Kurzinfo. Unterschriftsreif. Die 7 führenden Industriestaaten G7 und die Ukraine unterzeichnen heute ein Memorandum über die Abschaltung des Atomkraftwerks von Tschernobyl bis zum Jahr 2000. Für Schließung und Erforschung sicherer Energiequellen stellen die G7-Staaten umgerechnet 710 Millionen Mark zur Verfügung. Angriff. Russische Truppen sollen eine Großoffensive gegen die tschetschenischen Rebellen in der Stadt Gudermes gestartet haben. Die Separatisten hatten die Stadt vor 6 Tagen unter ihre Kontrolle gebracht. Anspruch. Als erstes ostdeutsches Bundesland führt Brandenburg ab Januar das Recht auf bezahlte Freistellung von der Arbeit für die Weiterbildung ein. Arbeitnehmer und Azubis können sich innerhalb von 2 Jahren 10 Tage freistellen lassen. Appell. Die Ausländerbeauftragte der Bundesregierung Schmalz-Jakobsen verlangt, den bosnischen Kriegsflüchtlingen eine Rückkehr in Sicherheit und Würde zu ermöglichen. Bund und Länder sollten zusammen mit dem UNO-Flüchtlingskommissariat zu einvernehmlichen Lösungen kommen. Verurteilung. Der Deutsche Journalistenverband bezeichnete die Ausweisung des deutschen Korrespondenten Borg aus China als Abstrafung eines kritischen Journalisten. Bündnis 90 Die Grünen übten zugleich scharfe Kritik an der China-Politik der Bundesregierung. Wetter. Nachts vereinzelt leichte Schneeschauer, minus 1 bis minus 4 Grad, weiterhin Glättebildung möglich auf den Straßen. Heute Schneeschauer, nachmittags Auflockerungen um 0 Grad. Verkehr. Brandenburg, Oranienburg. Ja, in Oranienburg die B273 zwischen der André-Picon-Straße und der Stralsunder Straße. Vollsperrung der B273 wegen eines Feuerwehreinsatzes. Der Bereich ist weiträumig zu umfahren. Damit sind die Nachrichten zu Ende. Die Musik kann langsam runtergezogen werden. Sie wurden präsentiert von Gerald Kötter-Heinrich, der übrigens gekleidet wurde von seiner Mutti. Fritz ist Bar jeder Vernunft an der Berliner Schaperstraße. Was bitteschön ist eine Puppette? Ich bin krank vor Liebe, schwank vor Liebe. Und ab und zu versteck ich mich im Schrank vor Liebe. Susanne Betancourt ist eine Puppette. Die Puppette Betancourt mit ihrem Programm Privat ist modern. Und vom 3. bis 7. Januar. In der Bar jeder Vernunft an der Berliner Schaperstraße. Wärmstens empfohlen von Fritz. Solltet nicht glauben, ist wieder Johnny Depp, der hört sich besser an, als er aussieht, der Typ. Mein Name ist Uwe Sohn Kuttner, sieht besser aus, der Typ, als er sich anhört. Nothing works in me. Service. Normal ist ja nicht zum Kuscheln, werden jetzt einige sagen. Da werde ich aber sagen, Kinder, ist jetzt auch nicht Zeit zu kuscheln. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Schon alles richtig, Sprechfunk ist es, mit Kuttner ist es. Allerdings will ich boshaft und voller Schadenfreude hinzufügen. Nur noch 18 Minuten minus knapp 5 Minuten Wolfgang Neuss. Also gute 13 Minuten. Prima, prima. Wieder ein Arbeitstag erledigt. Würde mich jetzt interessieren, ob da diese Feierrunde noch vor dem Radio sitzt und wie sie jetzt darauf reagieren. Wahrscheinlich lange Gesichter. Ich werde jetzt echt mal, glaube ich, eher so eine Art Schnelldurchlauf nochmal machen, damit möglichst viele Leute zu Wort kommen können. Ganz kurz gefasst, Feiertagserfinder. Tag, wer bist denn du? Ja, hier ist Ramona. Ramona, du hast schon einen Feiertag erfunden. Du bist jetzt quasi im Schnelldurchlauf. Ja. Und was hast du für einen Feiertag erfunden? Ja, bei mir ist es der 13. März diesen Jahres. Also nächstes Jahr würde ich ihn dann wieder feiern. Aha. Vorausgesetzt, Heiko erlebt den. Also Heiko ist mein Mann. Und der ist nämlich dieses Jahr im Februar an Krebs erkrankt und am 13. März ist er operiert worden. Und ist die Operation gut ausgegangen? Ja, die ist erstmal ganz gut ausgegangen. Und naja, so muss man. Also ist im Grunde wie der Mann, der vorhin mit der Eisenbahn zusammengestoßen ist, ein zweiter Geburtstag. Sozusagen, ja. Und naja, ich hoffe, dass das nächstes Jahr was wird, weil im Moment geht es ihm nicht so gut. Dann war es ja am 13. März, wart ihr wahrscheinlich erstmal so halbwegs glücklich, aber gefeiert habt ihr da noch nicht? Nee, gefeiert haben wir da noch nicht, weil es war ja der Operationstag und ich denke, da war ihm noch nicht so zum Feiern. Habt ihr dann aber danach gefeiert, als er aus dem Krankenhaus raus war? Naja, so richtig auch noch nicht, weil da kam dann Chemotherapie und so ein Zeugs alles. Ne? Ah Mensch, ey, man muss doch also dann irgendwie so eine Gelegenheit einfach nehmen und nochmal richtig schön feiern. Jetzt ist schon bald Weihnachten. Ja, und 13. März ist ja schon lange hinterher. Ja, aber es schlaucht ihm alles ganz schön und naja, da denkt man nicht so ans Feiern. Naja, aber wenn man jetzt bloß immer trübsinnig wird, man muss doch dem Krebs auch Paroli bieten. Ja, ist ja richtig, aber letztendlich hat man darauf nicht so den Einfluss. Also mit positiver Einstellung und so, das reicht eben nicht. Nee, aber ein bisschen feiern kann vielleicht doch schon helfen. Ja. Man schick feiern. Ja. Man müsste sich das vielleicht doch ordentlich was einfallen lassen, dass man den anderen anders feiert, als man so alle Geburtstage oder Weihnachten oder so, was so immer rumliegt und was man sowieso feiert und feiern muss, dass man den deutlich anders feiert. Ja, müsste man machen. Ja, wir werden sehen. Na nee, musst du aber auch machen. Ja, klar. Ja, du musst da schon ein Stückchen vorlegen. Und dann kann dein Mann sich ja auch noch schicke Sachen ausdenken, wie man das ordentlich feiern könnte. Mhm. Ja? Weil sagen wir mal, die Freude auf den Feiertag, die kann, glaube ich, durchaus lebensverlängernd wirken. Ja, denke ich auch. Im Grunde. Darum denkt ihr euch echt einen schönen Feiertag aus. Machen wir. Ich meine, Weiße Flotte ist es vielleicht nicht, aber trotzdem. Nee, nicht unbedingt. Gut. Gut, alles klar. Okay. Ich wünsche dir schöne Weihnachten. Ja, ich dir auch. Tschüss. Tschüss. Tag, wer bist du da? Ja, hallo, hier ist der Stefan. Stefan, du bist jetzt quasi im Schnelldurchlauf. Du musst jetzt deinen Namen sagen, das hast du schon gemacht. Du musst behaupten, einen Feiertag erfunden zu haben. Das wirst du jetzt machen. Ja, ich habe einen Feiertag erfunden, sag mal. Ja, ich habe einen Feiertag erfunden. Dann würde ich dich schnell fragen, welchen denn? Das ist der 27. März 1994. Aha. Ja. Und, wie sieht der aus? Das war meine Unabhängigkeit von der BVG gewesen, jawohl. Deine was? Ich habe mein Auto gewonnen. Unabhängigkeitstag von der BVG. Du hast ein Auto gewonnen? Ich habe damals ein Auto gewonnen, ja. Wo hast du ein Auto gewonnen? Bei mir in einer Sendung? Habe ich Autos verlost? Nee, das nicht, aber ich hab's halt einfach gewonnen. Ach, und jetzt feierst du jeden 27. März? Genau. Ich und bin frei von dieser scheiß BVG. Und wie sieht das aus? Setz dich ins Dings, rauf auf die Avus und runter brettern, was das Auto hergibt. Und fahre rauf und runter, genau. Super, ein toller Feiertag, dazu gratuliere ich dir. Sehr schön, liebe junge Menschen, nehmt euch ein Beispiel daran. Tschüss. Ja, ist das herrlich. Tschüss. So, Tag, wer bist denn du da? Kinder, ich werd nicht wieder. Die alte Besatzung meldet sich an Bord zurück. Gibt's doch ja nicht. Hast du neulich Mr. Snoid gehört? Nee. Ey, Götz Butzel. Butze? Götz Butzel. Da bist du doch aber traurig, wenn du Mr. Snoid nicht gehört hast, oder? Das ist schon traurig, ja. Das ist echt traurig. Der war heute vorhin aber nochmal im halbautomatischen Anrufbeantworter ein bisschen zu hören. Ja, der hat da, glaube ich, unsägliche Musik gemacht und wie ein Bekloppter auf Mülltonnen rumgetrommelt und damit versucht, positive Energie zu verbreiten, was ihm aber bei mir zumindest gelungen ist. Siehst du? Götz Butzel, wie geht's denn so? Ach ja, man kann nicht klagen. Und selbst? Ach, man kann nicht klagen? Na, dem wollen wir doch abhelfen. Wieso? Ja, ich würde dich jetzt gerne zum Klagen bringen. Man ist da der alte Ottowitz, aber da müsstest du mir gegenüberstehen, würde ich dir voll gegen das Schienbein treten. Na, das kannst du ja irgendwann mal nachholen. Ja. Ich wollte es zum Feiertag sagen. Hast du einen Feiertag erfunden? Naja, ich bin eher wieder so der Meinung, dass man alte Feiertage wiederbeleben sollte. Und was für alte? Welche zum Beispiel? Den Pioniergeburtstag. Den Pioniergeburtstag. Ist natürlich klar, dass ein junger Mensch wie du inner bist, daran sehr hängt. Weil ich bin ja jetzt auch irgendwie orientierungslos. Ja. Aus Mangel an Pionieren, es fehlt der Zusammenhalt und die Geburtstage und ja. Da ist es dir wahrscheinlich wie dem einen oder anderen NVA-Offizier, der nicht in die Bundeswehr übernommen wurde. Dich haben sie als Pionier nicht zu irgendwelchen Pfadfindern übernommen? Nee. Oder wolltest du nicht? Mich haben sie nicht mehr gefragt. Oh, das ist aber fies. Oder du wurdest nicht mal evaluiert, als Pionier evaluiert, um festzustellen, ob du, sagen wir mal, Pfadfinder tauglich wärst? Es gab auch keine Kurzarbeit und keine ABM-Stellen in dieser Richtung. Oh, das ist ja fies. Da musst du jetzt als Pionier voll privatisieren und Tüchlein immer aus eigener Tasche bezahlen? Das müssen wir jetzt alles machen, ja. Ja, Mensch, aber... Ich habe keine Sponsoren gefunden. Götz Butzel, ja? Du hast es ja hier nicht mit einem Idioten zu tun. Das ist schon richtig. Götz Butzel, du hast es hier auch nicht mit einem unaufmerksamen Menschen zu tun. Das ist auch richtig. Und du hast es auch nicht mit einem Menschen zu tun, der geschichtslos ist. Das ist richtig. Von daher weiß ich genau, dass der Pioniergeburtstag am 13. Dezember war. Das ist auch richtig, ja. Ja? Knapp verpasst. Nee, naja, man kann ja nicht so anrufen... Genau eine Woche. Genau. Du würdest dir jetzt nur die Wiederbelebung des Pioniergeburtstages wünschen. Na, es wäre eins der vielen Ziele oder ein wichtiges. Dein Wunsch in des Bundeskanzlers Ohr? Ja. Aber man muss natürlich auch das Seine dazu tun. Na, ich mache das. Also ich feiere ihn insgeheim. Feiere ich ihn noch. Ganz Butzel, ich musste dich jetzt eben daran erinnern, dass du den offensichtlich auch verpennt hast vorige Woche. Oder hast du da ordentlich einen Pioniergeburtstag gefeiert? Was denkst du denn? Und, wie sah das aus? Na, es gab doch früher immer diese schönen Pionierkalender. Ja? Die habe ich dann immer anlässlich dieses Tages gekriegt. Ah ja. Und die alten, die wenigen, die ich noch habe, die werden dann so in der Runde, da stehen noch gute Sprüche immer drin. Ja. Die werden dann nochmal rausgeholt und so die alten Zeiten und das wird alles nochmal aufgewertet. Und du hast auch nicht, nicht mal, sagen wir mal, im Wohngebiet vielleicht eine kleine Bastelstraße gemacht? Naja, das ist alles noch so aufkeim jetzt. Jetzt finden sich doch schon wieder einige, die sich daran, ja, die sich auf die alten Zeiten besinnen. Ja. Und die so für ein Aufleben der Pioniere wieder da sind. Aber es sieht natürlich ein bisschen affig aus, wenn man 35 ist und anfängt, einen Pioniergeburtstag zu feiern, oder? Naja, ist alles so eine Frage, wie die Einstellung eben da ist. Also man kann ja auch eine Wiederbelebung der FDJ, da gibt es ja dann ungeahnte Möglichkeiten. Wobei, die gibt es ja noch, das ist ja noch so ein versprengter Trupp FDJ. Aber ja. Die haben, glaube ich, die schicken blauen Hemden nicht mehr. Im Untergrund, glaube ich. Ja, im Untergrund. Die müssen jetzt auf dem Untergrund operieren. Mhm. Ja. Du hast ihn jedenfalls begangen, den Pioniergeburtstag. Wir haben hier treu begangen, wir liefen alle noch so Fahnenappell, so Einmarsch der Fahnen. Ja. Das war noch richtig traditionell. Ja, und die Pionierboote auch hier, runtergebetet? Jung, so die, also sowohl die der Jungpioniere als auch die der Themenpioniere. Du sollst deine Eltern ehren und lieben. Und du sollst dich täglich waschen. Und du sollst dich, richtig, du sollst dich täglich waschen. Ja. Ja, wer lebt heute schon noch danach, wa? Viele machen sich lustig darüber, wissen ja nicht, welchen kulturelle Errungenschaft diese Pionierorganisation eigentlich darstellte. Man müsste sich auch fragen, ja, wie die Pionierrepublik eigentlich geht. Ja, die hat ja nicht unerheblich zur Zivilisation des Ostlers beigetragen. Richtig. Richtig. Geläutert. Ja. Ja. Götz Butzel, ich danke dir sehr für deinen Anruf. Bitte. Der auch gute Gelegenheit ist, zur nächsten Musik überzuleiten. Also die Musik ist es nicht, es ist einfach Text. Wir sprachen von Wolfgang Neuss, der über die Wirkungen, Funktionen der Mauer redet. Und dann kommt gut ins neue Jahr, ne? Ja, ich danke dir für deinen Anruf. Ja, tschüssi. Tschüss, Götz Butzel, melde dich mal wieder und wenn du DD anrufst, dann hinterlass deine Telefonnummer, hat der vorhin geklagt. Ich hab ihn schon gerade angerufen. Hast du ihn erreicht? Ich hab ihn erreicht. Dann ist gut. Gut. Tschüss. Tschüssi. Tschüss, Götz Butzel. Tag, Wolfgang Neuss, von dem ist eine wunderbare CD erschienen, eine sehr seltsame CD. Hier kursierte immer eine Kassette herausgegeben von Stechapfel. Und aus der Kassette, von der die Originalbänder verbrannt sind, von einer Kopie dieser Kassette, hat dann ein Freak by Contraire Musik eine schöne CD gemacht. Und die CD heißt, wie die Kassette, ich hab noch einen Kiffer in Berlin und eins der schönsten Stücke heißt schlicht und einfach Die Mauer, ein Stück zum Nachdenken. einer Tätigkeit, die offensichtlich leider Gottes, wie wahrscheinlich auch die tägliche Reinigung des Körpers, nicht allzu verbreitet ist. Wolfgang Neuss. Das Ding hat ja jetzt ein Spitzbart. Die Berliner Mauer, unsere Gedächtniskirche für Gehirnpygmäen, unsere Berliner Steinlinie, unsere ständige Stabhochsprungmöglichkeit, The Wall, die Ulbricht-Barrikade, die Nikita-Khrushchev-Geißel, die blutigen Rolling Stones im Herzen des braunen Riesen Berlin, die Mördersteine von Peter Fechter, der Zaun der Gottlosen und Atheisten, die Mauer, eine Bauhausproduktion aus dem Hause Stasi, die geistloseste Idee seit den Steinejungen von Bethlehem, ein Plakat für Brutalität und Ohnmacht. Sie steht einfach immer noch. Der schiefe Turm von Pisa und die chinesische Mauer sind geradeweg nichts gegen dieses Berliner Phänomen. Gelegenheit für Graffiti, die Mauer. Und Schüsse aus Waffen in flüchtendes Menschenfleisch, die Mauer. Zigeuner an die Mauer, schrie 1963 Günter Grass. Es hat nichts genützt. Es sind ja nur von einer Seite. Es wird immer noch hemmungslos scharf geschossen bei Erich. Erich lässt scharf schießen und nimmt 25 Mark Eintritt dafür. Er könnte sogar ab morgen 50 Mark Umtausch für Einreisende nach jenseits der Mauer nehmen. Die Mauer hat nämlich ihr Gutes. Dieser steinerne Sowjetfehler ist ein rosaroter Ernst-Reuter-Erfolg geworden. Schaut auf diese Stadt. Seit es die Mauer gibt, sind wir eine einzige Großfamilie in West-Berlin geworden. Unsere Umgangsformen untereinander haben sich seit dem 13. August völlig verändert. Die Schandmauer hat uns zu feuerfesten Sozialdemokraten gemacht. Seitdem sprechen wir nicht Hochdeutsch, sondern Hochdutschke. Die Trennsteine haben zu einem Ostzimmer geführt und zu einem Westsalon. Es gibt Geld für Standortbenachteiligung, es gibt Vorteile steuerparadiesischer Art, es gibt Wonnen der Gewöhnlichkeit im Europacenter. Traumschiff ICC, der Bauboom, ein Mauerprodukt. Die ständige Anklage mitten in der Stadt, quer durch den Salon. Und doch würde Kennedy nicht mehr rufen, ich bin ein Berliner, ich bin ein Mercedes, würde er heuer den I-Punkt treffen und hinter all dem noch mehr. Die Mauer als Energiespender. Seit die Ostberliner Soldaten die Steine geschichtet haben, sind durch 2 Millionen Westberliner Gehirne ununterbrochen Ideen produziert worden, wie man diese Gemeinheit überwinden könnte. Durchlässig, kleine Schritte, Passierscheine. Und wie man es machen kann, dass einen dieses Ding gar nicht tangiert, wenn man hier schon mal lebt. Was nicht mal der Zweite Weltkrieg geschafft hat, die Mauer hat's gebracht, besonders für Westberlin. Die ekelhaftesten Leute haben die Stadt verlassen und finden Berlin heute kaputt. Damit wir uns wirklich nicht mehr so doll untereinander hier drin die Köpfe einhauen in Berlin, nicht einmal mit einer konservativen Aktion. Es sind ja nach dem Mauerbau nur die verrücktesten Leute hier geblieben. Menschen, die es ganz gern haben, wenn privat und öffentlich nicht mehr zu unterscheiden ist. Denn das hat uns doch die Mauer gebracht. Eine städtische Intimität, was noch nicht einmal das Westberliner Regionalfernsehen vertuschen kann. Wenn die Berliner Abendschau über die Mauer berichtet, liegt meistens düstere Musik drunter. Oder die Hahnelqualle aus dem Kaderstalle tönt mit Bußtagsstimme, der so und so vielste Mauertote, ach Deutsche, schieß doch nicht auf Deutsche. Und spätestens da kommt man wieder drauf. So fantastisch diese Mauer unsere Lebensqualität beeinflusst, unser Bewusstsein eröffnet, unser Lebensgefühl anstachelt, an manch falscher Abendschaubemerkung kommt man unweigerlich zum Impuls, die Mauer ist gebaut worden mit den widerlichen Gedanken, ein paar Tote könnten Millionen Tote ersparen. Klingt doch ganz verlockend, wa? Das ist ungefähr so eklig wie Deutsche schießt nicht auf Deutsche. Klingt auch verlockend. Wenn Erich Honecker die Mauer morgen abreißen lassen würde, er würde uns ja nicht nur unsere Touristenattraktion nehmen. Er würde uns, ich will mir gar nicht ausdenken, was er uns alles nehmen würde. Wäre ich Erich, ich würde auf den Puffi Eintrittspreis erhöhen. Denn die Mauer gehört zur Überflussgesellschaft und die verfällt. Und das erhöht die Preise. Logo! Wolfgang Neuss. Von der Kassette, von daher hört sich's ein bisschen scheiße an, eine schöne CD, die erstens Weihnachten ist auch ein Fest der Besinnlichkeit, zum Nachdenken anregt, die zweitens mit Sicherheit nicht im Grabbeltisch bei Karstadt zu finden sind und die drittens auch nicht ein prima Sonderangebot von City Music sein wird. Also die besten Voraussetzungen erfüllt, um ein anständiges Weihnachtsgeschenk zu werden. Kinder, die Sendung ist jetzt im Grunde zu Ende. Mir bleibt nicht viel mehr als Tschüss zu sagen. Das will ich aber nicht so anonym machen, sondern hier allen Anrufern, die noch in der Leitung sind, ganz persönlich Tschüss sagen. Tag, wer bist denn du? Ja, servus. Ich bin's nochmal. Ich habe schon mal angerufen und ich finde es schade, dass die Leute über die Feiertage absolut kein Wort reden können, sondern immer nur in Hin- und Hergeschicke ist. Was an dem Moderator, ich weiß nicht, an was das liegt, aber ich finde es zum Beispiel Feiertage. Nachdenkliche Bemerkung zur Sendung. Ich wollte jetzt eigentlich nur Tschüss sagen, weil die Sendung im Grunde zu Ende ist. Und ja, wolltet aber nicht so gemein zur Vermassung der Hörer beitragen, sondern jedem Hörer einzeln Tschüss sagen. Tschüss. Ist mir schon klar irgendwie. Sag auch Tschüss bitte. Dann sage ich schon auch Tschüss und rufe dann mal nächste Woche nochmal an. Wunderbar. Tschüss. Ja. Tag, dir sage ich auch noch Tschüss. Hallo. Wer bist denn du? Hallo. Hallo. Schönes Weihnachten. Ja, vielen Dank. Tschüss, wer bist denn du? Ja, hallo, ist Katha. Katha, tschüss. Tschüssi. So, wer bist denn du da? Ja, wer bist denn du? Hallo, Kuttner. Ja? Hier ist Konrad und Martin. Konrad und Martin, wir sagen jetzt einfach mal Tschüss, ja? Ja, ich will Marlene noch grüßen, dicken Kuss. Tschüss. Tag, wer bist denn du da? Hallo. Hallo, wer bist denn du? Du bist extrem leise, sag ganz leise hoch. Tschüss. Tag, wer bist du? Hallo, Kuttner, hier ist Bastian. Bastian, tschüss. Tschüssi. Hallo, wer bist du da? Ja, ich hätte einen einzig richtigen Beitrag gehabt. Tschüss. Tschüss. Wer bist du? Hallo. Ja, ich bin Uwe. Ich wollte nur sagen, dass ich scheiße finde, dass ich jetzt keinen Parkplatz finde. Aber mach gut. Tschüss, Uwe. Such schön weiter. Ist ja richtig Ostern auf den Straßen. Tag, wer bist du da? Hallo, hier ist der Topf und tschüss, guten Abend. Tschüss. Hallo, wer bist denn du? Hallo, hier ist der Daniel. Tag, Daniel. Tschüss, Daniel. Wo bin ich denn? Sag dir nicht. Tag, wer bist denn du? Ja, ja. Tschüss. Tschüss. Wer bist du? Hallo. Tschüss. Tschüss. Hallo. Hallo, tschüss. Hallo, vielen Dank für Wolfgang Neuss. Ja, bitte. Tschüss. Tschüss. Hallo, wer bist denn du? Hallo. Tschüss. Tag, wer bist du? Christopher. Tschüss. Tschüss. Und du? Hallo. Ach Kinder, jetzt ruft ihr immer neu an hier. Tschüss. Was hältst du vom Feiertag? Tschüss. Tag, wer bist du? Na, tschüssi. Tschüssi. Und du da? Hey, hallo. Tschüss, Gutner. Tschüss, Fan. Hey, tschüss, Mr. Snoid. Frohe Weihnachten. Haut rein. Ja, ja super. Ciao. Tschüss. Tag, wer bist denn du da? Mahlzeit. Richtig. Tschüss. Tag, wer bist du? Tschüss. Hey. Och Mann, das ist aber unhöflich. Tschüss. Ja? Kinder, jetzt wird nicht mehr angerufen. Jetzt eben mal noch runter und dann ist Schluss hier. Tschüss. So, wer bist du da? Tschüss. Hallo, ist das der Henry. Ich möchte noch Jane und Ute danken und... Nee, nicht grüßen. Tschüss. Tag, wer bist du da? Hallo Kuttner, gib mir mal das Rezept für die Rumkugeln bitte. Das kann ich nie machen, tschüss. Och, danke. Ja. Musst du herschreiben hier, hey, ja? Kuttner, ja. Schreibst ja. du an Jean Pütz Johnny, alias Johnny, und dann schickt er dir das Rezept, ja? Ja, warte mal, Kuttner. Ja? Ich will mal Marlene grüßen, tschüss. Tschüss.